Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Quasselstrip Podcasts. Eigentliches Thema war heute Guilty Unpleasures. Da habe ich der Einzige hier bin, der auch gute Sachen scheiße findet. Haben wir uns was anderes ausgedacht. Wir gucken. ja, halt die Klappe. Wir gucken uns einfach die most popular Animes auf MyAnimeList an und haten dann darüber, was wir ungerechtfertigt sind, finden und so weiter. Wahrscheinlich wird es am Ende nur wieder Arsen Goes Off-Topic und Eagle Jäger hilft ihnen dabei, die zweite sein, aber ist ja auch egal. Hat Spaß zumindest. Ja. Ich glaube, der Podcast verdient den Namen ziemlich gut, weil Arsan quasselt und wir strippen. Genau, das passt. Ja, übrigens noch kurz zu den Gästen. Natürlich Arsen von Just Arsen. Hi. Igeljäger von Igeljäger. Das bin ich. Und Lixor von Lixor. Hallöchen. Ja, zumindest weiß ich heutzutage auch, dass du tatsächlich von wegen Igeljäger bist, weil letztes Mal habe ich komplett verrafft, mir die ganzen Namen zu merken. Habe auch nicht aufs Test geschaut. Und dann habe ich am Ende da gesessen von wegen, warte mal, Wer ist jetzt eigentlich wer? Ach ja, unser Hasen. Ja, diese blauen Kugelchen, die sind schon nützlich. Ja, ja. Wir können ja gleich drauf gehen und für die Zuschauer, die können, ich denke mal nicht, dass sich da jetzt groß was ändern wird, bis ich das hochlade. Okay. Dann kann man gehen wir so nach der Reihe durch? Oder? Ja, ich würde einfach ich würde sagen, wir stoppen bei dem Anime, wo wir dann als erstes finden, dass das ungerechtfertigt ist. Was? Ja, okay, Death Note. Rang 1. Ja, Death Note ist auf Rang 1 und halt von der Popularity-Aspekt macht es eigentlich Sinn, weil wenn jemand Anime kennt, dann ist Death Note eine der ersten Dinge, die einem einfallen, wenn man sich ein bisschen auskennt. Man hat mich gefragt, ist Death Note auch schrecklich überbewertet? Ich meine, Death Note ist gut. Es ist nicht schlecht. Aber das letzte Viertel war also nicht. Nicht mal nur das letzte Viertel. Das letzte Viertel war gespickt von Plotholes und hast du nicht gesehen. Aber mein größtes Problem war mit Death Note einfach, dass viele Leute, die du fragst du von wegen, ja, wie würdest du denn Death Note empfehlen? Von wegen aus den 36 Folgen. Aber es ist nur gut, bis er tot ist. Spoiler. aber das ist doch irgendwo schon eine Aussage in sich. Das sind Leute, die einfach Death Note mit einer 10 von 10 bewertet haben. Das ist deren absoluter Lieblingsanime und sie finden 50% einfach scheiße. Ja, ist schon lustig. Aber ich bin ja einer der wenigen, die zweite Hälfte tatsächlich gar nicht so schlimm fanden. Nee, ich fand Nier und Mellow waren so schreckliche Charaktere. Das Behinderte ist ja, selbst von wegen die Bücher und so weiter. Ich meine, Death Note hat ja sogar Romane bekommen, die dann in der Zeit schienen. Selbst die sind halt auch. Und das Problem ist einfach auch, dass es einfach gigantische Plotholes einfach in dieser Hälfte gab. Beispielsweise als Lights Vater dann im Endeffekt die Shinigami Augen. Oh, Spoiler. Spoiler. Und im Endeffekt. Komm, Spoiler einfach alles. Komm, sag das Ende einfach auch noch an. Ja, ja, ich weiß, es ist sowieso ein Witz, hallo. Als ob ich darauf aufpassen würde. Und im Endeffekt dann im Krankenhaus liegt und von wegen mit Light da am Quatschen ist und von wegen. Da hätte man erwartet, von wegen an der Stelle, wo Light da schon ist. Der schon, was weiß ich, wie viele Leute haben, der darauf hingeplant hat, von wegen, dass sein Vater eigentlich stirbt, dafür, dass er halt seine Augen nicht mehr seines Lebens und seine Augen opfern muss. Dass er dann da sitzt von wegen und anstatt ihm, keine Ahnung, zu sagen, dass er Kira ist oder sonst was, er fängt an zu flennen. What the fuck? Ja, macht Sinn. Das passt an dieser Stelle einfach nicht mehr in diesen Charakter rein. Oder dass einfach das Ende mehr oder minder zensiert ist mit Misa und so Geschichten und das war einfach Mist, ehrlich gesagt. Naja, also ich finde, Death Note hat ein viel grundlegenderes Problem für mich, weil das Ganze ist einfach so auf dieses Twist, es ist gar nicht alles so, wie du denkst, ausgelegt, dass man halt mindestens nach der Hälfte einfach drauf konditioniert ist, das zu erwarten, und das macht für mich einfach alles, was vor diesem Twist kommt, obsolet in gewisser Weise, weil du brauchst nicht aufpassen, am Ende erklärt es dir, was ich L oder sonst wer wieder den ganzen Plan. Und das hat aber einfach das zeigt viel doch, Spannung wie genial die Show ist. Du hättest es sowieso nicht erraten können. Ja, ich finde, das ist genau das Problem, wenn du es nicht erraten kannst. Also, wenn du es erraten kannst und den Plan vorhersehen kannst, dann. Foreshadowing ist es, und so. Ja, also nicht zwingend mal Foreshadowing, es muss ja auch einfach, wenn es logisch in die Welt passt, sag ich mal so. Das ist der größte Spaß an Animes. Darüber hatten wir eben schon gequatscht gehabt, noch außerhalb der Unterhaltung von wegen mit Yuka und Danganronpa, dass das Animes gibt, die einfach dich einladen, die dir sagen, okay, das ist jetzt eine Frage, die wir irgendwo stellen. Das ist ja auch, was hat Light geplant beispielsweise, als er das Death Note abgibt. Oh, Spoiler. Und dann, keine Ahnung, 10, 20 Folgen vergehen und dann am Ende heißt es von mir, aber Light hatte das alles geplant und so funktioniert es und dann stimmt. Und das ist etwas, wo man keine Chance hat, wirklich als Zuschauer mitzumachen, wirklich im Anime praktisch in Anführungszeichen mal mitzuwirken in dem Sinne. Das macht halt einfach keinen Spaß, während halt Animes wie Danganronpa sagen von wegen, hier sind praktisch die Hinweise und so weiter und jetzt hast du bis zur nächsten Folge Zeit und hey, wieso versuchst du es nicht zu erraten? Das Code Geass ist jetzt nicht so hoch hier drauf, aber das ist auch sozusagen einer der größten Probleme, die ich mit Code Geass habe. Weil einfach so, ja. Oh, das war so, der hat das eigentlich die ganze Zeit geplant. Ja, an sich ist es auch viel schlechter als Death Note, aber... Also, nee, ich meine, das Twist, das war einfach bloß ein Reset-Button immer. So, zack. So, ja. Oh, es ist... Also, das Schlimme... Gott, ich scheiß drauf, jetzt Spoiler. Der Tod von Euphemia, das war so ein Knackpunkt, wo der Anime wirklich total bei mir verkackt hat, weil das war wirklich ein Punkt, wo es angefangen hat oder hätte einfach mal interessant werden können. Was passiert denn, wenn Lelouch jetzt mal wirklich Herrscher ist und so und wenn er dann mal halt, sag ich mal, Politik machen müsste. Aber nein, man biegt es jetzt so hin, dass es doch wieder alles von vorne anfängt mit, oh, er muss seine Truppe da zusammensammeln und bla und Revolution und boah. Also, zu Code Geass kommen wir noch auf Platz 16. Ja. Was ich noch zu Death Note sagen wollte, ich finde es im so Sinne die Platzierung gerechtfertigt, weil es halt einfach einen, sag ich mal, nicht zu anime-typischer Anime ist einfach, weil es wirklich ist, es passt eher in teilweise in Realfilm-Genres als jetzt in Anime. Und das finde ich sehr einfach, westlich halt. Ja, und das finde ich halt einfach rechtfertigt, dass vor allem auch außerhalb von Japan diese hohe Platzierung. Lustigerweise ist es aber ein Shonen. Haha. Naja, also gut. Es ist ein Shonen Jump gewesen halt, mit Naruto und One Piece. Ja, das Genre ist dehnbar, was diese Begriffe angeht. Also auf Platz 2 ist, wir können gerne weiter, also wenn du noch was sagen willst. Also. Ich wollte nur sagen, schon ist ja halt kein Genre, das ist halt die Zielgruppe. Ja, gut. Auf Platz 2, Sword Art Online. Muss man da noch irgendwas zu sagen? Nein. Ich glaube, das ist schon zu Tode gesehen. Jeder weiß, warum es scheiße ist. Die Voraussetzung, dass du überhaupt Animes auf YouTube covern darfst, das ist einfach von wegen Hater auf Sword Art Online, also. Auch wenn es langsam ausgelutscht wird. Ich finde, da gibt es noch viel bessere Ziele momentan. Ja, also die erste Hälfte fand ich noch unterhaltsam. Die zweite hatte irgendwie, der einzige Grund, warum ich es geguckt habe, war, dass ich den Antagonisten, weil ich sehen wollte, wie er das Paar aufs Maul kriegt. Und das war irgendwie der einzige, ich nenne es mal, Unterhaltungsfaktor, den das noch hatte. So, aber sonst hat es eigentlich echt nicht viel gut gemacht. Dafür 2 Tentacle Rape auf. Also, Das war einer der wenigen Momente, die mich unterhalten haben. Ja, das stimmt allerdings. Aber was ich tatsächlich, also ich finde es ja tatsächlich überraschend, dass Sword Art Online. Ja, ich finde es ja tatsächlich überraschend, dass Sword Art Online noch vor Shinji no Kouchen ist. So. Das hat halt den Zeitvorsprung. Das stimmt, ja, und es hat mehr Staffeln und. Wenn man es wirklich runterbricht, Shingeki no Kyojin hat ungefähr denselben Hype bekommen wie Sword Art Online. Ja. War jetzt mehr, würde ich sogar sagen. Attack on Titan ging weit auch über das Anime-Genre hinaus. Doch, klar. Ja, das stimmt. Also, und das jeder... hat Sword Art Online definitiv nicht. Das stimmt, doch. Aber das liegt nicht daran, das liegt nicht daran, von wegen, dass es irgendwie mehr Hype bekommen hat, während der Anime gelaufen ist, als Sword Art Online. Es liegt einfach daran, dass ich dann Studios hingesetzt habe und festgestellt habe, von wegen, oh, eigentlich wäre das ja gar nicht mal so ein schlechtes Cash-In mittlerweile. Wir haben jetzt Sword Art Online gehabt, jetzt noch so ein Shonen oben drauf. Und dann haben sie jetzt Real-Life-Verfilmung und haben gemacht, von wegen. Ich meine, Sword Art Online hat auch schon ein Game bekommen. Und Shigeki no Kyojin hat jetzt einfach nur das Glück gehabt, das kommt von Koei Tecmo auf die PS4. Aber ich glaube, du hast noch nicht gesehen so richtig, wie bekannt eigentlich Attack on Titan in Japan selbst ist. Da kannst du echt in Tokio rumlaufen, ohne dass du irgendwie so shit zu Attack on Titan sehen musst. Pardo, ich lebe halt in einem winzig kleinen Dorf in der Mitte von Hessen. Ja, ist nicht du so hast das aktuell, Internet. Was auf den Tokyo Square so abgeht. Also. Ja, ich sag nur halt, das und auch noch, dass es halt so extrem, halt Sword Art Onlines Erfolg im Westen ist halt kaum vergleichbar mit Attack on Titan, weil es echt, jeder Depp und seine Oma kennen diesen Anime. Das ist ja halt, gut, das ist sowieso ein bisschen... schwer immer zu sagen, ich meine, Haruse zu mir ist ja auch ähnlich gewesen in Japan. Das Ding hat sich, wie lange, 13 oder 14 Monate war Haruse zu mir damals in den Kinocharts. Das ist auch schon so ein Der Film ist nicht schlecht. Der Film ist richtig gut, das ist der beste Teil von Haruse zu mir. Aber es ist halt, ne, es ist halt einfach kein Vergleich. Ja. Ich glaube, Außerdem das hat liegt es auch auch. größtenteils einfach daran, dass die Zielgruppen unterschiedlich sind. Bei, also Sword Art Ja. Online würde ich doch deutlich noch jünger einsetzen als bei Shinji Kyojin. Ja, weil es Blut hat. Ja, Und Leute klar, werden mag sein, aber es ist Aber und die die Action in Attack on Titan schmutzigen war auch um einiges Plot-Twists. besser. Oh nein, Folge Ich 7. würde eher sagen. Eren stirbt. Wie können die das machen? Das ist Oh, so. Es ist Spoiler! so unique. Ich Hallo? würde eigentlich eher auf die aufgesetzte Liebesstory bei Sword Art Online gehen, aber. Ja, Das ist ja. halt so. Beide Writer haben aber keine Ahnung, wie Romanzen gehen, also. Ja. Und von Vor einem allem bei Attack 13-Jährigen on Titan geschrieben. überhaupt Romance dabei? Also kann mich zumindest nicht dran erinnern. Naja. Muss ich Das auch nicht. ist ein weit verbreitetes, das mit dem 13-Jährigen, das ist eigentlich nur ein Gerücht. Der war da schon, ich glaube, fast 30, als er Sword Art Online geschrieben hat. Muss aber nur googeln, findet man Der schnell. wollte einfach nur rechtfertigen, dass es so schlecht ist. Hat er das Gerücht in die Welt gesetzt? Ja, Ja. aber ich bin ja von den Leuten, die hier sind, einer der wenigen, die Genshin, Ich wollte gerade sagen, Attack sei on Titan, vorsichtig mit dem, was Shinji du Kyu no jetzt sagst, wie du Kyojin den Satz ganz cool beendest. findet, aber ja. Es ist nicht, Die wenn Action es, ist cool und die wenn ein Musik ist Satz, gut. der gefährlichste Satz, den du in der Anime-Community irgendwo von dir geben kannst, ich bin einer der wenigen, der Sword Art Online. Der Rest von dem Satz ist Ja. kritisch. Es ist sehr Das dünnes Eis. Risiko gehe ich nicht Wenn jemandem etwas gefällt, habe ich auch überhaupt kein Problem damit. Er kann von mir aus, keine Ahnung, Hardcore-Rape-Porn lieben und sagen, das ist besser als Legend of the Galactic Heroes. Ist es ja So, auch. ja. Je Da haben wir nachdem, schon mal so, den aber wenn jetzt kritischen jemand Kern. sagt halt, dass es kritisch gesehen gut ist, dann ist es wieder eine andere Sache. Oder wenn er irgendwie Ja. argumentiert, das ist besser als das und es ist Exakt. generell so. Dann muss man es halt auch begründen können. Das ist Ja. auch der ganze Spaß daran. Ich meine, solange man, sagen wir mal, Attack on Titan wäre überhaupt nicht gehypt, kein Schwein kennt es, dann würde ich es höchstwahrscheinlich kaum irgendwie dran denken. Es wäre einfach ein Shonen gewesen, ich hätte ihn gesehen, wäre unterhalten gewesen, vergesse ich wieder. So also ungefähr, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, aber The Seven Deadly Sins war auch so ein Shonen, der sogar Oh, von A1 Nanatsu no Pictures kam. Taizai. Ja, Ja, den der war habe ich nach unterhalten. drei Episoden abgebrochen, ey. Schaue ich Der war mir aktuell immer echt so noch. scheiße, ey. Das war Aber. mein letztes Video auf YouTube. Ah, ja, okay, dann weißt du, was ich meine. Es ist halt wie halt Attack on Titan unterhaltend. Es hat schnelles Pacing. Oh, das ist übrigens besser als bei Attack on Titan bei Seven Deadly Sins. Das Pacing ist schneller. Wo ich es schon mal sagen wollte, ja, Attack on Titan hat halt schlechtes Pacing und es hat halt irgendwie Glück gehabt, dass es den gesamten Hype halt irgendwie geschafft hat zu bekommen. Was aber zum Beispiel Seven Deadly Sins nicht geschafft hat. Obwohl es eigentlich sogar besser ist, weil es halt besseres Pacing hat und die Story sich nicht so fucking ernst nimmt und edgy wird. Das ist gefährlich. Ich bin jetzt aktuell auch noch bei Folge 7 von Seven Deadly Sins und mir wurde das empfohlen, aufgrund dessen, dass ich ein Medieval-Anime gesucht habe, der sich halt einigermaßen ernst Dann nimmt. schau Und Berserk. das ist nicht ernst. Also. Ich weiß, ich habe die ersten 7 Folgen geschaut und das ist auch das, was ich daran gut finde, tatsächlich. Das größte Ja. Gefahr ist, dass sich diese Show ernst nimmt. Ja, das hat ein gutes Pacing, hat keine Filler-Folgen und endet leider offen, aber keine Ahnung, ich hatte meinen Spaß. Weißt, ich Aber habe das das ist halt, egal. ich habe es gesehen, als es geehrt hatte. Ich habe mich darauf ein bisschen freuen können, im Gegensatz zu den meisten Anime, die liefen. Und das ist halt so das beste Beispiel, was ich so hier liefern kann mit Attack on Titan ist ähnlich, aber der Hype schadet dem Anime einfach zu sehr, als dass man es wirklich jetzt Oh preisigen ja, könnte. das ist ein sehr wichtiger Ja. Punkt. Ich finde es ja immer lustig, wenn man sagt, ja, Attack on Titan ist overhyped. Und wenn man sich anguckt, wie gehyped Attack on Titan ist, dann ist das nicht verwunderlich, weil ich glaube, Ja. kein Anime der Welt würde diese Art von Hype irgendwie überstehen, so. Ja. Aber weiter in der Liste. Yes. Full Metal Alchemist Brotherhood habe ich Okay, leider noch habe ich nicht nichts gesehen. gegen. Ja, Auch ich und nicht. Markus sind die einzigen, die es gesehen haben. Und wir beide haben es in unseren Favorites. Also kann man schlecht was dazu sagen. Das ist halt, die Magie von Brotherhood ist halt, dass es halt für Plebs bietet es immer noch genug Comedy und Action, dass sie unterhaltet werden, sodass sie nicht langweilen. Und für die halt Elites hat es halt genug zum Analysieren und Charakterentiefe, sodass es dann die auch noch unterhält. Und zusammen mit der guten Animation größtenteils und dem guten Soundtrack bietet es halt einfach Unterhaltung. Und ich habe eigentlich nicht viel dagegen zu sagen. Es ist halt ziemlich guter Shonen. Und auch einer der wenigen, bei denen man sagen kann, die es wirklich komplett wert wären, es zu schauen. Yes. Ich habe nur das Original gesehen, das im Übrigen auf Platz 10 ist. Das Und fällt. ich fand's eigentlich jetzt nicht so. Also ich hab's nicht so wirklich verstanden, warum. Also es. Die 2003er-Version geht ja, die ist so ab einem Drittel oder so, hört die auf, dem Manga zu folgen. Ja, ich weiß, das Und merkt man lustiger, auch. ja, das an sich hat es dann weniger Unterhaltungswert. Teilweise macht es aber dann so ein paar philosophische Dinge halt hinein, die nicht in Brotherhood sind. Brotherhood ist da eher straightforward mehr. Was von manchen Analysten sogar noch eher gefeiert wird. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr Goat Jesus kennt, aber der feiert Fullmetal Alchemist 2003 eher als Brotherhood, wegen diesen Gründen. Und der dazu Ja, auch also so ein paar Analysten-Videos. ich hatte grundlegende Probleme einfach mit dem Anime zum Wenn du ein, es nennen was kannst. Pacing, also das Pacing war, was mein Problem damit war, ist, dass oft die ganzen Stränge, die Handlungsstränge angefangen haben wie Filler-Folgen oder es sich angefühlt hat wie eine Filler-Folge. Das Und hat du damit dann zu halt tun, dass erst, es halt, ja, du hast halt ja. 3 Folgen später hast du gemerkt, ach so, das funktioniert halt tatsächlich doch mit der Hauptstory zusammen. Und das Ich hat muss mich halt sagen, beim Schauen ein bisschen gestört, so. ja, ich, weißt du, wir reden jetzt über 2003 mehr als über Brotherhood eigentlich. Ja, Ja. eben. Aber das ist ja Ja. noch auf der 10 der Also, kurz Skala. gesagt, Brotherhood kann man absolut verstehen. Ist halt sehr bekannt unter Elitis und Plebs und selbst wenn du es als Pleb gesehen hast und konntest vorher nicht die philosophischen Dinge und so dahinter verstehen oder die Charaktere appreciaten, wie sie es verdienen, kannst du es immer noch im Nachhinein, wenn du dann ein bisschen mehr drüber nachdenkst. Also, ich habe nichts mit dem Platz irgendwie auszusagen, du Markus. Nope. Ja, Weil das kannst also. du auch einfach so genießen, weil die Action auch gut ist und sonst was Ja. quasi alles, was Plebs Danke fürs brauchen, ist Wiederholen. auch drin. Ja. Danke, das habe ich schon gesagt. Ja, eine Frage hätte ich noch. Ist denn das auch was für Plebs oder ist das nur was für Elites? Ah, also, ja, da soll ich das nochmal sagen. Ja, es ist für beides. Ja. Okay, Ja, moving on. ja, Code Code Geass. Geass. Oh, nee, also ich fand's unterhaltend. Also das ist ungefähr das für Auf Attack mich, on was Titan für euch Level. für Attack on Ganz Titan ist, kurz zu so. sagen, es ist das unterhaltendste Trainwreck, was ich gesehen habe. Darf ich sagen, dass es dort ein Riesenplateau gibt? Wir reden von Great Britannia und die haben nicht mehr die britischen Inseln im Anime. Ich finde das Bullshit. Boah, das ist da, also wenn die, Ich das finde ist das glaube ich absolut das, Bullshit. Das hat mich dazu gebracht, die ja. Show abzubrechen. Ich denke, ja, scheiße, ey. Bitter. Aber ich kann's, also ich habe die Faszination nie dahinter verstanden. Das, wenn man halt nicht wirklich über die ganzen Plotholes nachdenkt und wie fucking shallow die Charaktere sind, dann ist es unterhaltend. Das ist halt wieder wie mit Attack on Wenn wir Titan. alles rausschneiden, was schlecht an Ja. dieser Show ist, dann ist sie gut. Das hat halt mit der Perspektive zu tun, die, mit der man halt in die Show geht. Manche Leute lassen sich halt gerne einfach berieseln, Ich weißt fand übrigens das ganze Mecker-Gedöns unglaublich unpassend so du? und Das war ja noch nicht mal überflüssig der so. Siehst du Fokus. mal, das hätten wir eigentlich beinahe schon als Guilty Unpleasure oder Guilty Pleasure nehmen können, von wegen dieses ganze Mecker-Genre. Weil ich bin ein Riesenfan Ja. von sowas, muss ich ehrlich sagen. Ich stehe auf Gundam, ich stehe auf. Dieses, da sind auch einige ziemliche Elitist-Tier-Zeigs dabei, aber. Code Geass ist wirklich kein Mecha-Anime, muss ich sagen. Ja, Kaum das Ding Unterstützung. ist, du hättest einfach Generell. die Mechs hättest du auch einfach durch normale Soldaten ersetzen können. Die hätten Und auch in das hätte Panzern das, sitzen ja, können. eben, genau, das Ja, ist aber das mit Ding. Mechs Das sieht's macht das cooler ganze aus. Ja. Mech-Gedöns so überflüssig einfach. Also, Ja, also objektiv gesehen, das ist eigentlich scheißegal, aber ist halt, wenn man nicht auf Mechas steht, dann ist es vielleicht auch noch ein kleiner Minuspunkt. Aber das ist jetzt ehrlich gesagt nicht einer der größten Probleme, die ich damit hatte. Das ist ja. noch einer der kleinsten. Platz Nummer Beziehungsweise kleinsten. 6. Angel Beats hat mich So ja tatsächlich. sieht, Ich so sieht. Nee, das. weigere mich so stark, diesen Anime zu schauen. Der nächste Key-Anime, den ich schauen werde, bevor ich das Novel lese, ist Little Busters. Aber das auch nur deswegen, weil Little Busters noch ewig brauchen wird, um Angel Beats. rauszukommen. Also, ich habe übrigens gerade sarkastisch. Angel Beats ist so das typische Beispiel, das man liefern kann, wenn man Melodrama erwähnen will, in einem schlechten Sinne. Halt. Du kriegst absolut in den 13 Folgen, die du da hast, kaum Grund, dich irgendwie einen Shit zu geben über die Charaktere. Und dann kommen dann immer so diese, weil die sind ja alle Spoiler, das ist halt alles so in der Nachwelt und die warten eigentlich darauf, dass sie reinkarniert werden, wenn das ein Wort ist. Und wenn die dann reinkarniert werden, gehen die halt weg und werden wiedergeboren. Und das ist dann immer so vollzählt. Ja, Und und das, dann. der einzige Grund, warum das sad sein kann, ist, weil traurige Musik spielt und die Leute weinen. Das war's. Es gibt keinen Grund. Ich weiß nicht, also der Anime kann shit sein, aber das ist auch genau der Grund, wieso ich eher das Novel lesen will, gerade bei was wie Angel Beats war. Das Problem Ist ein ist, Light Novel. bei wenn man Visual Novel Übersetzungen als Vision. Animes hat. Ja, Oh, ich fand's weiß. ja tatsächlich. Und die sind kürzer als 20 Episoden. Aber man muss auch sagen, wir reden hier über Anime. Und Ja, ja, genau. natürlich, aber. Asen, du gehst schon wieder off-topic. Nein, tue ich nicht, weil du lässt mich nicht mal zu meinem Punkt kommen. Woher willst du wissen, dass ich off-topic Ich gehe? hab Angst, weil wenn du einmal loslässt, dann. Nein, ich wäre halt einfach nur. Ich meine, klar, wie gesagt, der Anime kann durchaus shit sein, aber bei einer Visual Novel-Übersetzung wäre ich halt generell einfach extrem vorsichtig. Angel Beats Weil ist. unter 20 Folgen läuft einfach nichts. Du hast gerade Key Novel brauchen eigentlich nicht lange, um wirklich gut zu werden, aber im Schnitt sind die halt, sagen wir mal, 20, 30 Stunden. Ich bezweifle einfach mal, dass das so viel besser ist. Die fokussieren sich teilweise auf einen Charakter von der Episode, der geht jetzt fertig, nächster Charakter. Ja, also mein, das ist wirklich... Grisaya ist ein guter Vergleich. Grisaya hat auch nur 13 Folgen bekommen, der Anime ist absoluter Shit, aber das Novel ist eines der besten, was ich so gelesen habe. Ja, dass die kurze Episodenanzahl ist richtig scheiße, ja, bei Einzelbeats aufgrund dessen, weil du halt echt, du hast einzelne Charakter, deren Hintergrundgeschichte, die wird nur so angeteased, aber die wird nie beendet. Ja, exakt. Wie viele Charaktere hat man im Cast? Oh Gott, 20 vielleicht sogar mehr. Ja, siehst du mal. Und wie will man bitte diese Charaktere irgendwie ausarbeiten? In einem Novel hast du da deutlich, deutlich mehr Möglichkeiten, deutlich mehr Zeit. Während du in einem Anime halt, ja, wir müssen irgendwie die Story durcharbeiten. Das ist klar, dass da irgendwas auf der Strecke bleibt. Ja, das ist halt das größte Problem. Das gleiche passiert ja mit Grisaya. Grisaya, du baust eine 30-Stunden-Route, bauen die innerhalb von 2 Folgen ab. 40 Minuten für 30 Stunden. Wie willst du das schaffen? Es geht nicht. Also, nochmal gucken, kurz wieder zurück auf Angel Beats zu kommen. Es ist nicht Shit. Ich hab's hier auf Mittelmaß. Aber es ist halt echt, also den Platz verdient es nicht. Ich finde Angel Beats gut für das, was es als Botschaft rüberbringt. So, das fand ich, das finde ich eigentlich, naja, dass das Leben halt nicht scheiße ist und sowas. Und ich finde, das hat... Schau halber eine Rennen, ja. Ja, ist jetzt kein, ja, ey, und dann, sagen, genau. Ein anderer Anime hat es besser gemacht, relativiert das jetzt nicht unbedingt, dass ich den Anime für die Botschaft an sich respektiere, sag ich mal so. Und dann schaut Techno-Nice und du bekommst das komplette Gegenteil der Botschaft. Ich meine nur, es ist einfach, ich respektiere den Anime dafür, dass er versucht hat, diese Botschaft rüberzubringen, und anhand der Platzierung kann man zumindest sehen, dass es viele Leute irgendwo... Platz 6. Ja. Ja, erreicht hat. Aber das Finale war halt so, schön, aber unglaublicher Bullshit. Ich habe mich absolut gelangweilt, also. Ja. Naja, Platz jetzt kommen wir. 7, Naruto. Believe it. Darüber reden. Es ist eine der großen 3, das war's. Ich schneid einfach das deutsche Opening rein, ja. Ey, ich liebe das deutsche Opening. Ich bin einer der wenigen, ich kann es auch nicht verstehen, wie man das nicht mögen kann. Aber... Was? Okay, it's really cool. Oh, oh. Sakura, the beautiful. Weißt du noch, wo wir eben das Thema hatten, dass es eine sehr, sehr gefährliche Situation ist? Sehr, sehr dünnes Eis ist, wenn du sagst von wegen, ich bin einer der wenigen. Wir müssen nicht mal mehr Sword Art Online mit reinnehmen, offensichtlich. Du schaffst es nur mit diesen Worten. Also, das lasse ich mir nicht nehmen. Ich finde das deutsche Intro gut. Es ist gut, um sich einen abzulachen. Ihr habt da gar keine Ahnung. Ganz kurz, ihr seid also, so Hater. Ich nehme an, so ein paar Folgen Naruto hat hier jeder geschaut, außer Markus, glaube ich. Ich habe es als Kind geschaut und fand's scheiße. Ich habe es komplett geschaut, auch Shippuden bis zu dem Punkt, als der Manga fertig war, und dann habe ich den Manga gelesen, und damit ist Naruto für mich, also es war eigentlich nach Pain war es schon tot für mich, aber es ist, wenigstens ist es jetzt vorbei. Naruto also hat ganz interessante Beat'em-ups, aber das ist auch das Beste, was ich darüber sagen kann. Ja, die Beat'em-ups sind cool. Die machen wirklich Spaß. Also was ich zu Naruto sagen kann, ist, dass halt ziemlich, ich kann den Platz verstehen, weil es halt ein großer Gateway-Anime war. Viele Leute haben halt wirklich so, ich glaube, mit Naruto angefangen. Darauf kommt es wahrscheinlich eher an, weil ich habe mit Naruto angefangen, ehrlich gesagt. Ich würde das nicht mal... Das Problem ist mit so einer Aussage von mir. Gateway ist so eine Kiste für sich, aber ich würde eher sagen... Halt, wenn du jung bist, bleibst du deletest, weißt du? Ja. Also halt, als 12-Jähriger kam ich halt in Anime durch Naruto. Und das ist halt der einzige Grund, warum ich wirklich... Ich glaube, das sind noch einige. Ich habe letztens einen Podcast, Anführungszeichen, also einen Livestream von Holden Reviews gesehen mit Gigak. Und beide haben auch mit Naruto angefangen. Ich so, okay, die sind ungefähr so alt wie ich. Macht eigentlich Sinn. So, alle so, ich sag mal so, in der Altersschiene von 20 ungefähr, da kann man gut davon ausgehen, dass die Leute entweder mit einem der 3 Shonen, die damals auf RTL 2 liefen, angefangen haben. Ja, also ich fand auch übrigens, also gegen den Auswahlprüfungs-Arc kann man eigentlich gar nicht sagen, zumindest was den Unterhaltungsfaktor angeht, der ist eigentlich echt gelungen. Ja, die ersten so paar Folgen sind noch ziemlich gut, weil da fängt halt Naruto nicht an wie jeder andere schon, indem er halt ultra stark ist. Der ist halt ein Außenseiter, der musste sich seine Freunde irgendwie verdienen und will sich beweisen, und ist halt so eine Art von Rabauke, weil er halt so ausgeschlossen wird, und deswegen macht er so einen auf ADS, auf hyperaktives Kind. Und das ist halt alles noch einigermaßen okay. So, und dann halt, sobald die in dieses schon typische Schwanzvergleichs-Power-Level gehen, dann wird's echt kacke. Aber bis dahin ist es Ich okay. fand, also bis ich habe Naruto bis Pain, bis Ende vom Pain Arc habe ich es wirklich gemocht. Danach war es halt, es ist auch für mich fertig. Und der einzige Grund, wie gesagt, ich habe es halt nur noch zu Ende geguckt, aus dem Grund, ob Naruto mit Hinata zusammenkommt. Das war so der einzige, wirklich, ist so das einzige, was mich noch so am Anime gehalten hat. Hinata ist. Das, die hat eine Persönlichkeit, Pass auf, schüchtern sein. was du sagst, Junge. Alter, großbrüstige, schüchternde. Also, wenn du die nicht schon Ja, ach komm, du 3000 hast Mal in keine Anime Ahnung. gesehen hast. Darüber diskutiere ich jetzt nicht mit dir. Psych is the wrong Oh number. Mann. Oh. Also, das. Fangen hier die Waifu Wars an. Ah, ja, Ja. das. Dicke Titten plus schüchtern, guter Charakter, alles klar. Ja, genau, reduzier es noch weiter. Ich muss doch nichts Ist ja reduzieren, nur was der soll ich. einzige Charakter, der von Anfang an auf Narutos Seite ist. Ja, nur mal Ja, so wow, als sie stalkt Anstoß. ihn. Sie Ja, stalkt ihn, so wie ein genau, Steam-Charakter. das ist gleich stalken, wenn man Wenn einfach man mal hinter einem jemand, der Baum die ganze Zeit jemanden von allen beobachtet. runtergemacht wird, Aufmerksamkeit gibt, aber okay. Yandere ist Okay. Bestere. Dann hat's. Slash Discuss. Okay, wir streichen das Thema. Naruto ist halt so eine Art Guilty Pleasure für manche Leute, aber ich hasse, ich könnte es nicht mehr sehen. Also ich sag mal, Ich selbst. könnte es mir heute auch wahrscheinlich nicht mehr angucken, aber ändert nichts daran, dass ich einen Großteil gemocht habe. Ich glaube, das wird noch ein relativ wichtiger Satz, wenn ich so auf der Liste weiter nach unten schaue mit Bleach und Elfenlied. Oh. Elfenlied, da gibt's ja noch, also ich glaube, Elfenlied ist ein Meisterwerk, das ist also sehr ganz kurz. erwachsen. Also ganz kurz zu Bleach, ich habe das nicht gesehen, aber ich habe schon genug Das ist davon gehört, scheiße. dass, ja. Ja, ich habe es halt komplett gesehen, die Filler ausgenommen halt. Der Soul Society Arc Also wird ja hast auch noch von du. einigen als ganz gut, also von Elitist auch ganz gut befunden. Und ich fand So, der, also so. der war zumindest auch einfach mal ein bisschen was anderes so. Der war zumindest unterhaltend, die ersten 50 Folgen oder was der ging. Ja, die ersten Und 50 alles und dann. danach hätte nicht mehr sein müssen. So wie ich das verstehe, wenn du die Filler ausgelassen hast, hast du ungefähr 100 Folgen gesehen. Nee, das waren 200 Folgen, würde ich eher Okay. sagen. Also Das die macht ganze sich viel besser Arc, bei der Zahl. ja. Ja, der ganze Arc um Eisen ist aber halt unglaublich gestreckt. Das glaubst du nicht. Okay. Der Manga geht ja immer noch weiter. Und ich habe vor längerer Zeit mal reingelesen und ja, wird noch schlimmer. Gott. Okay. Ich brenne drauf, über Elfen zu quatschen. Mal Hand auf. Wer findet's scheiße? Jeder? Also, ich finde, das ist ein sehr erwachsener Anime. Ja, ich mag den Gore und das Blut und das. Ich fühle mich sehr erwachsen, wenn ich das schaue, Ich weil muss Leute sterben. ehrlich sagen, das ist irgendwo dieselbe Kiste, deswegen habe ich das gerade eben erwähnt gehabt, als wir über Naruto gequatscht haben. Weil Elfenlied war für mich mein Gateway-Anime. Und das ist irgendwo so, das war irgendwo so eine Kiste, die, deswegen habe ich auch gesagt, von wegen, wo man mit Elitist und Plebs aufpassen muss, weil abseits von Elfenlied habe ich auch Naruto und so weiter geschaut, das wären auch meine ersten Animes gewesen. Allerdings mit dem Unterschied, dass ich die einfach geschaut habe, unwissend, dass es ein eigenes Genre ist, tatsächlich. Elfenlied hat sich damals bei mir so in der Schule rumgesprochen, Und einfach nur weil es brutal war. So, oh, sieh dir das an, ja, das ist so nee. brutal. Und Elfenlied war halt der erste Anime, den ich geschaut habe, wissentlich, dass es ein Anime ist. Und dann bin ich über Elfenlied bin ich dann zu Death Note gekommen und über Death Note dann Bei mir war das zu bei Berserk Naruto. Vampire. Weil ich habe Naruto halt im deutschen Fernsehen gesehen, deswegen habe ich damals immer im Internet nachgeguckt, okay, was wurde dieses Mal zensiert? Das Lustige ist bei mir, dass ich Elfenlied eigentlich sehr, sehr positiv in Erinnerung habe und mich aber auch deswegen nicht mehr traue, diesen Anime zu schauen, weil ich diesen Eindruck behalten will eigentlich. Ja, geht mir ähnlich. Es ist was, War habe ich auch einer absolut meiner nicht. ersten Animes, die Ja, ich ich geguckt glaube, habe. wenn ich Elfenlied heute schauen würde, ich würde ihn hassen, weil es Es gibt ein ist paar Dinge, fucking lustig. es gibt ein paar Dinge von Elfenlied, die ich mir im Kopf behalte. Beispielsweise die eine Szene, wo es diese Rückblende gibt, wo die paar Kinder von wegen Lucys Hund totprügeln und so Geschichten, ne? Was ich heute sehe, was so viele Animes machen, was einfach diese unfassbar billige Ausrede ist, um den Schockmoment zu haben. Beispielsweise Oh, hier. der ist böse. Oh, Er verprügelt Hündchen. ich hatte eine riesen Diskussion vor kurzem über Sugarnoto Shimono. Über diese ganze Sache, dass man da hat von wegen, oh, Nymph ist doch voll der diepe Charakter, schau mal, sie reißen dir die Flügel aus, 20 Minuten später hat sie sie wieder. Und oh, von wegen, schau mal, sie muss ihren eigenen Vogel zerpressen. Und man hat eigentlich keinen Grund, sich dafür zu interessieren, aber es ist ein Tier, das stirbt, deswegen hat man einen Schockmoment und deswegen soll man mit dem Charakter beenden. Das ist halt Schwachsinn. Und das ist genau das gleiche, was Elfenlied macht, von dieser, oh, wir wollen dir irgendwie Lucy ein bisschen sympathischer machen, mal ganz davon abgesehen, dass sie gerade den gesamten Klassenraum an Kindern umgebracht hat, aber nein, sie haben den Hund totgeprügelt, der Hund. Schau, der einfach... Hund. Ja, das Feine. Kannst du in Deutschland nicht bringen, Tierquälerei, das gibt's einfach, das kannst du nicht machen. Das hat natürlich mit Deutschland zu tun. Es gibt ja Leute, die finden es schlimmer, einen Hund sterben zu sehen als Menschen. Und dann denke ich mir so, was eine fucked up Logik ist das bitte? Ja. Aber ja, das ist aber auch so. Ich gebe mit dir so konform, also ich habe ihn auch noch als eigentlich ganz unterhaltsam in Erinnerung und deswegen will ich mir die Erinnerung lieber bewahren, so. Also ich musste teilweise echt nur einfach halt Input von Leuten haben, die Ahnung haben von dem, was sie machen, um meine Meinung von Elfenlied zu ändern, weil ich hatte Elfenlied wirklich nur einmal gesehen, aber halt in meiner Phase, in der ich halt vom Pleb zur Elitis wurde, Anführungszeichen, ich hasse eigentlich das Wort, aber man, es gibt kein besseres, Experte. Ja, zu jemandem, der denkt beim Schauen. Ja, sagen wir mal okay. So. Da habe ich schon gemerkt, wie fucking lächerlich Elfenlied teilweise ist. Und da habe ich mir manchmal Szenen wieder reingezogen und habe mich echt wegschmeißen müssen, wie einseitig victimized dieses fucking Alien-Vieh, das irgendwie ein kleines Mädchen ist, dargestellt wird. Und wobei einfach ja komplett Elitist unzurecht. Eigentlich auch eine scheiß Connotation hat für das, was du gerade genannt hast, ne? Wie meinst du das? Dass man bei Elitist mit dem Wort Elitist eher nicht jemand verbindet, der angefangen hat, wirklich zu denken beim Schauen, sondern einfach jemand, der seine Meinung einfach so hart hochstellt, weil er denkt, dass er Ahnung hat von dem er redet. Ja, das ist eigentlich überall wird das eigentlich so gesehen, außer in der Anime-Community, weil die Leute sich halt so labeln, die tiefen Taste haben. Das ist halt, es gibt keine guten Worte. Delusional! Ja, Platz 10, Fullmetal Alchemist, das Original. Wollen wir da jetzt noch groß drüber reden? Eigentlich nicht, oder? Habe ich schon eigentlich das meiste erwähnt. Ja, dazu. Eigentlich sehe ich genau. Kann tief sein, wenn man drüber nachdenkt. Komm gleich zu Gerai Neki. Nee, ja. Also erst kommt noch Toradora, was ich auch von der Platzierung überraschend finde, dass das so hoch ist. Boah, das kennt doch fast jeder. Einerseits war das Toradora ist einfach eine riesig, riesig beliebte Romance. Romance in Anführungszeichen. Ich habe mich gerade ein bisschen an dem Wort verschluckt, aber. Das ist eine Rom-Com. Eine Riesenbeliebtheit einfach. Es ist eine generic eigentlich Rom-Com und die Beziehung, weißt du, man kann anscheinend allein vom Cover kann man schon sehen, wer zusammenkommt. Das kann man sowieso jedes Mal. Wenn du die Liste allein schon ein bisschen runterscrollst, du wirfst einen Blick entweder aufs Cover oder die Beschreibung, du weißt, wer zusammenkommt. Das ist jetzt nicht wirklich das Schwerste bei Animes generell. Das ist aber das Traurige, das muss nicht sein. Was ich seltsam fand, einfach von als Entscheidung von den Machern, dass sie quasi, ich nenne es jetzt mal Twists oder einfach mal, ja, wie gesagt, in Anführungszeichen, dass die den ersten irgendwie in der Episode 2 verbraten und den zweiten in Episode 6. Und danach Füller quasi bis zum Ende. Ah, das ist Füller, und das fand ich sehr komisch, einfach so als Entscheidung. Ich meine, wäre es jetzt rein aus Producer-Sicht, so hätte ich doch einfach den ersten so, was ich, Episode 10 gemacht, wo sie hier diesen komischen Freund von Protagonisten ihre Liebe gesteht, so. Und den zweiten dann halt, keine Ahnung, so um 18 rum. Und dann hätte das doch einfach vom Pacing viel besser funktioniert, so finde ich. Außerdem bin ich der Einzige, der halt die Lead-Charaktere total fucking weird findet. Die sollen der Highschool sein, die sieht aus wie eine 8-Jährige. Ja. Das Blöde ist auch noch, weißt du, das ist so eine Fucked-up-Logik, weißt du, diese Logik, dass Frauen einfach Männer hauen können und das ist total normales. Weil die rennt einfach durch die Gegend und schlägt den Typen und so und. Ist Tsundere, Mann. Das ist halt einfach hocherotisch. Das ist das schlimmste Beispiel von Tsundere, das man haben kann. Weißt du, du stößt mit jemandem zusammen, was die normale Reaktion, beide entschuldigen sich oder sowas. Oder gehen einfach weiter, keine Ahnung. Ein bisschen awkward, aber. Du rempelst die an und die schlägt einfach die Fresse. So, what? Ja, machen ja, das deine Frau in deiner Umgebung nicht. Zundere ist entstehen und fallen. Es gibt besondere Charaktere, sind das ist, teilweise ist aber nur so ein Otaku-Fetisch. Wenn sie mehr Charakter haben als nur die Zundere, dann sind sie sehr, sehr gut. Und dann haben sie zumindest das Potenzial, sehr, sehr gut zu sein. Zundere, die einfach nur Zundere sind. Ja, for the sake of it. Das Lustige ist, man kann Zundere den halt diesen Otaku-Fetisch ganz gut erklären, weil das sind einfach viele Loser haben halt keinen Erfolg bei Frauen und werden dann deswegen auch ein bisschen schlechter behandelt vielleicht. Und der Tsundere-Archetype ist ja dann so, dass die einen schlecht behandeln, aber in Wahrheit mögen die einen, weißt du? Nach der Logik müsste doch das Fandom-Genre eigentlich deutlich beliebter sein, als wie es ist unter den Händler ist. Oh. Das ist einfach, es ist wirklich, an sich, wenn man die Rom-Com-Aspekte und die Comedy-Aspekte okay findet, dann kann man das unterhaltend finden, aber ansonsten ist es einfach... ganz kurz für Tsundere, das ist ja auch irgendwo der größte Selling Point für mich bei Grisaia war, dass die einen wirklich, wirklich guten Tsundere-Schein bekommen haben. Und wie, weil sie vorlügt, eine Tsundere zu sein. Ah, okay. Großartig. Okay. Ja. Ja. Naja, also ist auf jeden Fall nicht den Platz wert, auf dem es ist. Nein, ja, also, definitiv ja. Nicht. Platz ich meine, ist, wenn man es runterbricht, das ist einfach nur die typische, ja. Die typische Romance in Anführungszeichen. Und es hört dann auf, wenn ja, die Romance eigentlich anfängt. Exakt. Ja. Platz 12, Steins Gate. Oh, das ist etwas kontroverser. Habt ihr alle gesehen, oder? Nein. Ja. Du hast nicht ich gesehen, fand, okay. Ich, nein, größtenteils auch deswegen, weil ich erneut das Novel eigentlich zuerst lesen möchte. Ich habe gehört, die Adaption soll einigermaßen gerecht sein zum Light Novel, aber ich Visual Novel. Aber das habe ich nur gehört. Ich habe es halt nur einmal angespielt und gesagt, okay. Ich meine, ich habe Steins Gate bisher wirklich nur von einzelnen Anime-Szenen gesehen, die eigentlich ganz interessant aussahen. Ich kenne die Prämisse an sich und ich kenne die Milliarden Anspielungen in den ganzen JRPGs. Das, okay. Aber da hört's auf. Also Steins Gate ist einer dieser Anime, die wirklich davon leiden, dass sie halt auf einem Visual Novel basieren. Da ist halt diesen typischen Wähle dein Harem Lied. Aspekt Kurisu, hat. Yay. Ja, die ja, Kurisu gewinnt halt, weil sie halt the main Girl ist. Aber das ist halt die Hälfte des Anime kann man eigentlich komplett fast streichen. Weil es einfach sich nur um diese Harem-Shit dreht. Und da ist deine Trap und da ist deine dein Moe Blob und was weiß ich. Und danach fängt es dann erst an, sich halt auf Kurisu halt ein bisschen zu mehr zu fixieren und halt das Drama des Anime wird ein bisschen mehr halt ausgebaut. Und da ist es eigentlich unterhaltend. Es ist nicht halt Plothole-frei, aber ich kann... Kriegen sie denn die Prämisse... Ich meine, ich habe nur gehört von wegen, wenn mit Time Travel hast du nicht gesehen. Dadurch entsteht ja. Ist das denn gut oder wird das einfach später nur noch... Naja, also ich sag mal... Es setzt Zeitreisen im Rahmen seiner Möglichkeiten so gut wie möglich um, aber das Problem ist, dass Zeitreisen an sich das, einfach das hab ich nicht in gefragt. Dem Sinn. Ich frage, ob der Story-Fokus darauf liegt oder ja, auf der Rome. Okay, ja, das ist alles, was ich wissen wollte. Dankeschön. Ja, aber ich finde, der Zeitreisen-Aspekt ist halt einfach, ich habe grundsätzlich Probleme mit Zeitreisen, weil es halt einfach in 99% aller Fälle Schwachsinn ist. Ja. Mirai Nikki ist der nächste Rang, bitte. Ja, das doch auf. Ja, ich würde es auch jetzt eigentlich kurz weiter ausführen, weil mit Anime Snob hat ein eigentlich ganz gutes Video dazu gemacht, wo er das erklärt. So. Ja. Vor allem, weil was mit Paralleluniversen und sowas im Prinzip so, er will in der Zeit reisen, um die Vergangenheit zu retten. Wenn du das Paralleluniversen System von Zeit nimmst, dann macht das aber gar keinen Sinn, weil es unendlich viele Universen gibt, wo es halt alles so ist, wie du willst im Prinzip. Und deswegen macht Zeitreisen im Sinne von, ich will die Vergangenheit retten, einfach überhaupt keinen Sinn. Und mir werft ihr vor, dass ich auf Topic gehe. Ja. Während Klassik jetzt groß anfängt mit der Philosophie hinter Zeitreisen, ihr wollt mich doch verarschen. Ja, das hat aber wirklich viel mit Steins Gate zu tun, weil halt dadurch viele Plotholes entstehen. Oder insgesamt ja, Plotholes existieren immer. Das ist ja auch bei Mirai Nikki das größte Problem. Bei Mirai Nikki ja, mit Platz Bullshit 13 ist. Können wir gleich rüberspringen, Mirai Nikki. Endlich. Also Steins Gate, ganz kurz, es ist keine schlechte Show. Es ist kurz über Durchschnitt, sag ich mal. Und schießt sich meistens einfach selbst ins Bein, wenn man einfach ein bisschen weniger hätte zeigen. Also Steins Gate gleich weniger ist mehr. Würde ich sagen. Dann würde ich es eventuell ein bisschen verstehen, weil halt die Dramatik ist ziemlich gut umgesetzt und die Charaktere sind, also der Hauptcharakter und Kurisu sind eigentlich ganz also likable, I guess. Aber ist empfehlbar, oder wie? Weil es ist ja, empfehlbar, wenn du, ja sagen wir mal, du willst einfach nur ein bisschen Fun haben, du weißt nicht, was du schauen sollst und Steins Gate, kannst du da nicht wirklich viel falsch machen. Also sehe ich auch, also man kann es machen, muss man aber ist, nicht. Ja, genau. Nee, ich frage einfach nur, weil ich immer noch mit mir am Kämpfen bin, wer ich diese Show schaue. Weil wenn ich eine Branded Show schauen will, die ich mich ein bisschen lustig machen kann, dann schaue ich lieber nochmal Can Call. Ja, das ist jetzt, es ist kein Trainwreck, es ist halt ja, das hab ich überhyped, sag ich mal. Ja. Apropos überhyped, Platz 13, Mirai Nikki. Ja, Mirai Nikki ist shit. Das ist der Flap halt sozusagen, das kommt auf die Flagge, wenn die ein Land hätten, dann wäre Mirai Nikki das... gleich neben Elfenlied. Ja, zusammen. Das sind halt so die Edge-Shows, die absolut alles im Arsch schieben. Mirai Nikki hatte auch ein ähnliches Problem, was ich jetzt bei Shigatsu bei Kimi no Uso gesehen habe. Das sind so zwei Shows, Leute anschauen, die normalerweise eigentlich den ganzen Tag Tulovru und sogar nur Tushimono und Sword Art Online schauen und das unterhaltsam finden. Und dann kommt eine Show wie Mirai Nikki um die Ecke, oder steht ganz über Kimi no Uso. Und dann schreien diese gefühlt Milliarden an Leute auf, wir sind so deep. Yes. Die Gatsuwa Kimi no Uso, das Writing ist ja, das Writing ist Bullshit. Mirai Nikki von wegen Plotto nach Plotto, die schlecht geschriebensten Charaktere, die man so kennt. Oh, ja. Aber nein, es ist doch so deep. Es den ist einzigen doch, Unterhaltungswert, den du aus dem Anime rausbekommst, ist, wenn du dich über den lustig machst. Exakt, deswegen habe ich es auch auf derselben Schiene wie Elfenlied, was einfach... Das ist einfach fucking lustig. Vor allem, weil Mirai Nikki, ich weiß nicht, Mirai Nikki hatte bei mir, das ist der einzige Anime, der es geschafft hat, neben den standardmäßigen Edgy-Shows und neben Watamote diesen Cringe-Effekt rauszubekommen. Oh ja. In zwei Arcs, vor allem einmal in der Arc mit dem kleinen vierjährigen Girl, was einfach mit Biowaffen reinkommt und der Postbote verschwindet einfach sofort von der Szene. Und die Hunde, die... Ja, genau, die Hunde. Und dann auch von wegen die schwule AI, die erstellt wurde. Ja. Und, oder wie wär's mit dem Liebespaar, weil es ja die große und dunkle Vergewaltigungs-Hintergrundgeschichte hat. Und das so sagt von wegen, du liebst sie ja gar nicht, du hättest kurz gesagt, wärst fast durch das alles. Feuer. Ja, von wegen, du wärst durch das Feuer gerannt für sie. Und wir wollen euch jetzt eine Lektion erteilen, damit ihr uns später umbringen könnt. Und deswegen nehme ich euch jetzt einfach das Handy. Lustige, der beste Charakter von der gesamten Show hat leider am wenigsten Screentime. Es war der mit diesem. Dein Daddy. Der mit den großen Kugeln auf dem Kopf, ich weiß nicht genau. Diese Augen. Oh, ja. Der Taube, ja. Weil der war halt genauso behindert, nicht ernst zu nehmen wie die gesamte Show. Und deswegen habe ich gesagt, okay, der passt hier rein. Ja. Der weiß, was für eine Show ist. Habt ihr eigentlich noch die OVA gesehen? Die das ja, klar. Ending, die war noch schlimmer als das. Ja, das war einfach nur... Das war wirklich krass. Das Faszinierende ist ja, von wegen, wenn du das zusammenfasst. Ich meine, das war ja praktisch einfach nur das Manga-Ende. Das Manga-Ende hat ja nur ein extra Panel, wo einfach Yuno auf einmal von wegen das Raum-Zeit-Kontinuum mit einem Hammer einschlägt und sagt, Yuki, ich liebe dich! Oder das war's. Das war wirklich Manga Ende. Das ist ein einziges scheiß Panel gewesen. Und daraus haben die eine halbe Stunde oder so gemacht. Ja, genau, daraus haben die eine halbe Stunde gemacht, wo sie versucht von wegen, das heißt, ich meine, das ist ja sowieso total dumm, von wegen, die schwule AI wird natürlich hier, macht seinen Detektiv-Scheiß und das vierjährige Gehör, was mit Biowaffen umgehen kann, wird natürlich dann weil sein Leben ist jetzt nicht verwirkt, wird halt auch Detektiv und bla bla bla, und dann kommt sie also durch und wegen, wie willst du denn mit deiner Erinnerung umgehen? Jo, macht halt, ich meine, wenn du es zusammenfassen willst, Yuno schlägt das Raum-Zeit-Continuum mit einem Hammer ein. What the fuck? Ja. Yep, das war wirklich überraschend. Aber das überraschend ist, glaube ich, ich denke mal, so sehr wir auch gerade Steins Gate als mittelmäßig und so weiter beschrieben haben, so ist das Negativbeispiel für den gleichen Schwachsinn doch wohl Mirai Nikki mit Zeitreisen. Was ich am schlimmsten fand bei Mirai Nikki war ja halt der unglaublich weinerliche Hauptcharakter. Und das ist sowas wirklich. Ja, also, das ist so. Das killt für mich einfach eine Serie nach der anderen. Der einfach 180 Grad drin hinlegt und dann auf einmal im. Badass. Anzug nach einer Folge. Judo mit rotem Nuttenkleid in seinem Arm und so weiter steht von wegen, wir bringen jetzt einfach alle um. Aber das finde ich immer noch besser, als wenn es dabei bleibt, wie bei Deadman Wonderland, so, wo die ganze Zeit nur rumheult. Das absolut Erbärmlichste an dem Ganzen war doch das Ende, egal wie man es dreht und wendet. Und selbst wenn man das Hammerende damit raus, also das True End in dem Sinne mit rausnimmt, die Tatsache, dass es dann da liegt von wegen 10.000 Jahre, der Typ ist 16, von wegen hat Yuno wie lange gekannt? 2-3 Wochen, weißt du? Nein, sie war die Liebe seines Lebens und er will keine neue Welt mehr schaffen, er will keinen Gott sein, weil sie ist ja nicht da. Yes. Makes sense. Aber im Übrigen, was ich noch dazu sagen wollte, und ich möchte diese Möglichkeit nutzen, über Tokyo Ghoul herzufallen. Nikki hat ja so einen weinerlichen Charakter. Deadman Wonderland hat auch so einen weinerlichen Charakter. Aber bei beiden hat es ja immer noch so einen Gegenpol von verrückt, behindert, was weiß ich. Das waren beides ja, total schlechte Shinji-Kopien. Ja, wollte ich die ganze Zeit sagen. Ja, yes. Es hat es halt irgendwo noch erträglich gemacht, aber bei Tokyo Ghoul hast du halt nur diesen weinerlichen Charakter. Exakt. Und das ist so unfassbar anstrengend. Ja, Tokyo Ghoul war so riesig viel Verständnispotenzial. Tokyo Ghoul war so eine Show, die schaust du über einen Abend hinweg komplett durch und vergisst es einfach sofort. Ja, vor allem, du wünschst ja, cool, vergessen. Ihr zieht doch vorher über die ganzen Blut- und Gore-Szenen von Elfleet her, aber Tokyo Ghoul sagt einfach, oh, wir machen das Finale. 4 Folgen, das war so grauenvoll. Tokyo Ghoul bis zum Finale hin fand ich sogar einigermaßen decent, es war unterhaltsam genug, dass man es einfach mal nebenher geschaut hat. Niemals, das war einfach Folter. Du redest mit dem Typen, der dein Machi einfach interessant fand, weil er was im Hintergrund gezockt hat und oben links ein kleines Fenster hat, wo er den Anime geschaut hat. Ne? Das ist die Art, wie ich Tokyo Ghoul geschaut habe. Ich habe es oben links in so einem kleinen Fenster offen gehabt und habe was nebenbei gezockt. Dafür ist es unterhaltsam genug, weil es einfach visuell relativ ansprechend war. Wenn auch super dunkel, dass man gar nichts erkannt hat. Aber wie immer sei, das großartig Schlimme, was Tokyo Ghoul für mich kaputt gemacht hat, waren vor allem diese letzten, wie lange waren es, 4 oder 5 Folgen, wo der Typ, ich weiß gar nicht mehr, wie er da hingekommen ist, weil es einfach super uninteressant war. Aber wie der da gemacht, von wegen da festgesetzt wurde, ich weiß gar nicht mehr, wie der Chiba noch hieß, und dann einfach wirklich 4 Folgen lang einfach nur gefoltert wurde. Das war so, also der Punkt, wo grottenlangweilig. Ja, also der Punkt, wo Tokyo Ghoul sich wirklich total auf den Mond geschossen hat, bei mir ist übrigens einer der Animes, wo ich sage, es war verschwendete Lebenszeit. Und jeder Tokyo Ghoul sollte sich verbrennen oder so. Also weil, nee, keinerlei Verständnis. Der Punkt, wo es wirklich für mich sich total zerstört hat, war, wo die irgendwie, ich glaube, es war am Fluss oder so standen, da war Kaneki und der junge Polizist. Und der Polizist wirft Kaneki vor, dass ihr Ghouls, ihr habt ja kein Mitleid mit euren Opfern. Obwohl derselbe Typ in, glaube ich, einer Folge vorher einfach mal die Mutter, also so eine Ghula, umbringt vor den Augen des Kindes. Und der Typ sagt dann Kaneki, er hätte kein Mitleid. Das war wirklich so, wow. Das sind die größten Hypocrites. Das Beste kommt ja noch. Kaneki geht nicht darauf ein, sondern er sagt, verprügel mich, weil das wird deine Meinung ändern. Ja, das ist die gesamte Serie ist einfach komplett mit Hypocrites gefüllt und dämlichen Charakteren, die anscheinend teilweise einfach blind sind. Ganz davon abgesehen, Ghoul hat keine weibliche Form. Nee, im Manga. Klugscheiße. Auf der deutschen Version wird es Ghoul genannt. Weil deutsche Übersetzung total Cancer scheiße ist. Aber es gibt keine weibliche Form von Ghoul, es gibt auch keine weibliche Form von Paladin. Ich bin jemand, der in Pen- und Paper-Gruppen unterwegs ist, wenn ich da jedes Mal jemanden sehe, der einfach auf seinen Scheiß-Kinderbogen Paladin schreibt, ich krieg jedes Mal das Kotzen. Ja, so viel zum Off-Topic. Wie wo hast du überhaupt Tokyo Ghoul? Das ist noch nicht mal hier in der Liste. Ja, weil der zu Recht ähnlich scheiße ist wie bei mir, Taniki. Okay, gut. Tokyo Ghoul ist halt die existieren. Die edgy Trainwrecks. Yes. Platz 14, Clannad. Die erste Season war da. Ey, das ist die erste Season, doch, also reden wir jetzt erste auch nur Season, über die erste Season. Genau, das vergisst du zu sagen, erste Season. Ja. Rom-Com mit, keine Ahnung, hier jedem Girl einmal irgendwie ein paar Folgen helfen. Und wie Angel Beats, Visual Novel Übersetzung. Ja, wie Visual Novel halt. Das heißt, jedes Girl wird einmal kurz geholfen. Und dann geholfen. Endet der. Ja, und dann endet der Anime halt mit dem Main Girl. Ende. Das war's. Ja, ich fand aber, dass es weniger Comedy-lastig war als Angel Beats. Ja, ich fand es auch nicht so lustig. Drama. Und ich, boah, nee, also das war nichts für mich. Also von vorne bis hinten so. Naja. Also Forced Drama und Overacting aus der Hölle. Nee, also das Ende musste ich muten und habe ich gemutet und habe teilweise weggeguckt, weil ich es einfach nicht ertragen habe. So, weil dieses Overacting ist einfach so. Nee, nichts für mich. Keine gerade. Ich sag mal, die Charaktere sind nicht gerade die realistischsten. Es hatte halt den Moe-Effekt, so. Was es teilweise süß gemacht hat, aber nicht gut. Glennet müssen wir eigentlich nicht viel drüber reden. Es sei denn, ihr wollt jetzt noch was zur zweiten Staffel sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob das noch weiter unten kommt. Habe ich nicht gesehen. Habe ich auch nicht gesehen, weil ich die erste Staffel nicht so gut fand. Das meint ihr mit zweiter Staffel? Ja, After Story soll deutlich besser sein. Das ist deutlich besser. Ich weiß es nur vom Novel her. Aber auch im Novel ist After Story eigentlich das, wo es wirklich aufnimmt. Okay, wie ist das eigentlich mit den Novels? Je nachdem, welches Girl man nimmt, ist das dann anders, oder wie? Ja, das ist dann so. Also es wird von Novel zu Novel anders behandelt, aber normalerweise ist es so, du hast in Novels eine Common Route, wo praktisch alles vorgestellt wird. Der Hauptcharakter wird vorgestellt, alle handelnden Charaktere werden vorgestellt. Und je nach Novel unterscheidet sich dann, dass du während der Common Route entweder schon Choices triffst, so eine Art Punktesystem, auf welcher Route du landest. Sowas macht beispielsweise Katara Shoujo. Wo du dann, sagen wir mal, Choices hast wie, oh, hier spielst du jetzt Risiko eher aggressiv oder defensiv? Findest du Charakter A süß oder scheiße? Und dann wird halt am Ende der Common Route ausgelost, auf welche Route du kommst, oder du kriegst das Bad End, wenn du auf keine Route schaffst. Oder du hast Novels wie Grisaia, die einfach sagen, du triffst klipp und klar eine Entscheidung, beispielsweise, hier küsst du jetzt Char X oder Char Y oder tust du es nicht, und dann wirst du einfach weitergereicht zur nächsten Route und machst du es dort ja oder nein. Und dann kommst du halt auf die verschiedenen Routen. Und die Routen selber werden dann auch nochmal, gibt es mindestens mal eine Choice oder wieder ein Punktesystem, ob du auf das gute oder das schlechte Ende kommst. Oder es gibt nur eine Choice, ob du auf das gute oder schlechte Ende kommst. Okay, jetzt kommen wir wieder auf Topic. Ja. Ja, passt schon. Zeit für Solita. Wäre sowieso Genau, fertig gewesen. Solita. Ist ja Also. einer der wenigen Shonen, die von Elitists auch gefeiert Ja, werden. nichts nicht Ich fand. gefeiert, aber es ist jetzt kein Shonen, den man sich schämen müsste zu empfehlen, sag ich mal so. Ach, ich habe nicht wirklich viel mit anfangen können. Ja, das, Also, okay, da muss ich auch wirklich sagen, ich habe es auf Deutsch geschaut. Ist vielleicht bei der Serie nicht empfehlenswert so. Nein. Nicht wirklich. Überhaupt Es nicht. ist halt eine Fun-Show und es schmerzt niemanden, es zu schauen, sag ich mal. Das ist halt jetzt nicht, keine Ahnung, fette riesige Plotholes oder Charaktere, den, okay, außer den einen da, der aussieht wie die fucking Naruto, also wie er sich benimmt zumindest. Das Ach, du ist meinst Soul, oder? Blackstar? Nee, Ja, Blackstar. Nee, genau. Blackstar, genau. Der kann einem vielleicht ein bisschen auf diese Eier gehen, aber die meisten Charaktere sind Nee, der eigentlich schlimmste nicht Charakter war schlecht. Excalibur. Nee, Der kam. Excalibur war der beste Du Charakter. fandest den gut? Das Ja, ist. nein, das war einfach so unfassbar random, dass es wieder Nee, geil war. ich fand den so fucking annoying. Ja, der Ja, war der ich. Filler-Charakter sozusagen, weil der kann Ja, ich sonst nicht fand ihn aber hüpfen. halt gerade deswegen fand ich ihn so unterhaltsam, weil er einfach so random und bescheuert war. Also machst du es die Filler-Episode, dann ist gleich. Naja, in möchten Wochen, das ist jetzt nicht so der richtige Okay. Begriff, aber ich fand ihn halt, ich fand ihn nicht scheiße auf jeden Fall. Ich fand auf jeden Ja. Fall, ich fand ihn unterhaltsamer als er als Person, Also als die meisten anderen Charaktere. ich kann jetzt nicht sagen, dass Solitaire Platz 15 verdient hätte, aber ich kann zumindest verstehen, warum er so beliebt ist. Im Übrigen, den Artstyle finde ich sehr geil. Ja, der Arzt, das lässt es auch Ja, alle sehr das stimmt. rausstechen. Es Der hat mehr Artstyle und Cartoon. auch die Openings und Endings so, sind so ein paar Sachen, die mir noch Ja. im Gedächtnis geblieben sind. Ich fand es inhaltlich nicht, hat Ganz mich nicht kurz überzeugt. halt. Wenn ich es ganz zusammenfassen würde, einfach so, es ist kein Shitty schon. Das ist schon mal eine großer Yes. Meilenstein, den man erreichen kann. Und darin ist halt Soul Eater sozusagen das Prime Example von einem überdurchschnittlichen schon, weil die meisten sind einfach shitty und deswegen sind die automatisch Durchschnitt. Ja, mehr Ja. kann man dazu eigentlich nicht sagen. Es ist jetzt kein Must-Watch, aber ist okay. Ja, Platz 16, Code Geass, zweite Staffel, können wir überspringen. Platz Warte, ganz 17, oder kurz. willst du jetzt noch was ver Das war die Abs. Also, ich kann ja mich ein bisschen verstehen, dass die Leute die erste Staffel mögen, aber die zweite Staffel ist einfach komplett nichts Wichtiges passiert, bis aufs Ende, und jeder flippt seinen Shit und sagt, das ist ein Meisterwerk, so ganz kurz. Wie weit wollen wir, ganz kurz gefragt, weil wie weit wollen wir das Ganze eigentlich jetzt noch gehen? Oder wollen wir uns Ja. nicht einfach mal nochmal ein paar richtig große Namen einfach raussuchen, wie beispielsweise, wenn wir jetzt runtergehen auf 22, beispielsweise mit High School of the Dead and Other, Bakemonogatari oder No Game No Life, Neon Genesis Evangelion, Haruhi, das ja, sowas halt nochmal. ist, Also ist weil, vage, wir würde können ich die fast wirklich sagen. unwichtigen An der können wir Stelle überspringen wiederholt sich jetzt. viel, weil wenn wir jetzt Fairy Tail sagen würden, Fairy Tail ist genau das gleiche für mich persönlich zumindest als Naruto. Ja, es Ich ist habe noch es nicht gesehen, schlimmer, nur deswegen kann schlechter. ich Ja, ja. genau, nur schlimmer. Naja, wir können, sag ich mal, die irrelevanten können wir überspringen. Also Alles sowas wie klar. Inaba würde ich jetzt auch nicht, kann man jetzt nicht viel zu sagen, oder? Kann man nicht? Gorporn, keine Ahnung. Das reicht auch schon dazu. Ja, nur noch zu Platz 17, Gurren Lagann, einer meiner fünf heiligen Anime, an die ich keine Kritik zulasse. Oh. Es ist halt wieder auch einer dieser Fun-to-Watch-Shonen-Anime, die halt nicht viel falsch machen und sich auch nicht zu sehr ernst nehmen. Ist wie halt mit Soul Eater, muss ich sagen. Nur halt Soul Eater ist halt nicht auf demselben Level der Craziness und des Fun-Faktors, muss ich sagen. Ja, hat teilweise ein, zwei langsame Momente und Animationsqualitäten manchmal ab, aber ist eigentlich, kann man eigentlich empfehlen. Ja, Folge 4 war schon Ja. bitter. Aber sonst fand ich es ganz Ja. geil. Platz 18 Fairy Tail können wir überspringen. Platz 19 Durarara habe ich Durarara. noch nicht gesehen, Ich auch nicht. aber viel dazu gehört. Ich schaue es sogar jetzt noch in der jetzigen, aber ich weiß nicht mal wieso. Es ist, wenn ihr Baccano kennt, Ja. das ist schlechteres Baccano sozusagen. Und Okay. im Baccano hast du halt einen Haufen interessanter Charaktere, die alle miteinander irgendwann zu tun haben. Und deswegen ist es auch dementsprechend gut. Durarara macht so, die haben zwei, drei gute Charaktere, aber fokussieren sich fast komplett nur auf die schlechten Teenies, die mit ihren Teenie-Problemen und Teenie-Drama haben. Zumindest in der ersten Staffel. Und dadurch leidet der Anime halt größtenteils. Die fixen das ein bisschen jetzt in der jetzigen Season, weil da der dämlichste Hauptcharakter, der, ich habe seinen Namen vergessen, keine Ahnung, der entwickelt sich ein bisschen jetzt und kommt da ein bisschen so rein, dass es halt, es geht halt um so, Tokios Straßengangs und teilweise, wie die halt miteinander interagieren. Es ist allerdings skippbar, also ich würde es nicht empfehlen, keineswegs. Dafür okay. Wären es zu viele Folgen. Ist es ähnlich wie Baccano erzählt, also so ja. Vorbild? Ja, also mit so, Zeit? Ja. Hat okay. Mehrere Storys, die gleichzeitig stattfinden und manchmal sich treffen. Ja, also ich fand Baccano. Ich glaube, wenn man Baccano einfach chronologisch erzählt hätte, wäre die Faszination von dem Anime vollkommen weg gewesen. Ich würde nicht sagen vollkommen, aber das sind halt zumindest viele sympathische und halt auch ein bisschen faszinierende Charaktere gewesen, aber auch viele, die irgendwie One-Note-Bad waren oder One-Note-Gut. Halt ja. Waren halt ein paar, die rausgestorben sind. Aber da, wir reden jetzt nicht über Baccano und das war's ja. Jetzt noch. Platz 20, ich kann mal überspringen, Blue Exorcist ist das. Ja, da verstehe ich gar nicht, warum das so beliebt ist. Das ist einfach stinknormaler 0815 schon fertig. Mehr ja, nichts. Ich hab's nicht gesehen, ist mir auch egal jetzt eigentlich. Ja, sollte man auch nicht. Also, das ja. Ist einfach schön. Naruto Shippuden auf Platz 21 können wir überspringen. Platz 22 High School of the Dead habe ich schon genügend im letzten Podcast dazu gesagt. Platz 23 Nava, wenn jetzt. Boah, so viel gibt's ja nicht zu sagen. Also, es gibt auf YouTube eine Compilation von allen Todesszenen. Und wenn ihr das gesehen habt, dann könnt ihr sagen, ich hab Another gesehen. Ende. Ich würde, ganz ehrlich, ich fand Another gut. Aber größtenteils, pass auf, bevor ich finde das aber klasse, von wegen, sobald eine Aussage kommt, du bist der erste grüne Ton von ihm. Ja, weil ich keine Ahnung. Das ist negativ gemeint, ich finde es super lustig. ich fand Another nicht großartig, aber größtenteils gut wegen der Atmosphäre, die sie einfach aufgebaut haben. Also das auf die Tode runterzustüpfen, ich meine, es ist prinzipiell, es ist ein Final Destination, das ist ganz klar. Yes, ja. Die Story dahinter ist auch nicht die beste, aber ich fand den Aufbau von den Charakteren relativ cool und die Atmosphäre, weil was Another geschafft hat, was sehr, sehr wenige jetzt mal Semi-Horror-Shows und ich meine Horror ist schon Horror-Genre. Ja, Horror ist ein Genre, was ich keinem Anime zu ist das wirklich würde. Gruselig? Also, nein, ist es nicht, aber kein Anime, den ich bisher gesehen habe, kann wirklich sagen, er ist Horror. Corpse Party vielleicht, I guess, aber ist auch nur Gore-Porn. Ach, Corpse Party ist auch einfach nur... Ja. Jo, nee, Mangas schaffen es sehr, sehr gut, Horror aufzubauen. Aber was Another geschafft hat, war einfach eine sehr, sehr gute Atmosphäre aufzubauen. Man hat einfach, beziehungsweise ich hatte zumindest in der ersten dicken Szene, das ist ja in dem Krankenhaus, ja. wo man sie dann sieht, wie sie da zur Leichenhalle geht und so weiter und das Licht oben flackert und diese Szene ist einfach ewig lang. Da hatte man wirklich unangenehmes Feeling erinnert. Okay. Also das zieht sich gut durch den Anime durch. Man hat das immer mal wieder. Es ist sehr, sehr. Ja, sehr cool präsentiert, wenn man mich fragt. Also das Directing ist gut, sagst du. Ja. Da könnte ich auch nicht viel sagen, weil das beachte ich kaum wirklich. Aber halt, was Writing der Charaktere und der Story angeht, ist das absoluter Dreck. Naja, ich fand, also, ja. Also, kann man irgendwas also, ich will es jetzt nicht verteidigen. Nicht. Ich will es jetzt nicht verteidigen. Ich hab's halt geguckt, ich fand es halt soweit unterhaltsam. Ich fand das Ende zum Beispiel, es war halt einfach das, was man mal nicht erwartet hat und es ist halt... Das Ende war das, was ich am wenigsten verteidigen würde. Das Ende ja, war einfach von wegen wieder hier, oh, wir tun eine Romance ankündigen, die man niemals sieht und alle sind tot, aber hey, was interessiert's? Und nein, die Tote war eigentlich Charakter XY. Ich meine, das war Bullshit, dass sie das gemacht haben. Das war wahrscheinlich wieder so eine Kiste, was wir vorhin hatten, was man einfach nicht voraus hätte sehen können. Da würde ich dir widersprechen, gut. Da gab's Szenen, wo man das hätte machen welche? Können. Welche? Das wurde im Nachgang, im Rückblick zum Beispiel da, wo der Vater da seine arme Blablabla. Ich meine, es ist, normalerweise denkt das kein... Der, wo der Vater von der Toten... betet oder so und irgendwas sagt von wegen arme Blablabla. Ich kann den Namen nicht mehr. Ja, aber das Problem ist, dass es ebenfalls, er nimmt nicht ihren kompletten Namen, er nimmt irgendeinen Familiennamen, Geschichte, das hätte genauso gut sie sein können. Sie und es war ihre Schwester, glaube ich, die gestorben ist. Nein, weißt du nämlich, woher das stammt? Das ist am Ende, wo sie sagen, oh, wir hätten es eigentlich wissen können und dann wird erst die gesamte Szene gezeigt. Wo er ihren Namen sagt und man sieht original nicht ihren kompletten Namen. Deswegen, der Anime teast dich und will dich eigentlich dazu bringen, dass du auch wirklich denkst, dass sie die Tote ist und sagt dann am Ende, oh nein, alle Hinweise waren eigentlich das und wir haben euch einfach nicht alles gezeigt. Das okay. Ich hab's halt nicht mehr so weit Erinnerung. Der Grund, warum ich das Ende insofern okay finde, ist, dass wenn du einen Horror oder einen Gruselfilm hast, das Ende ist, mittlerweile kannst du einfach nichts mehr Überraschendes machen, weil alles schon quasi da gewesen ist. So diese ganzen, was kann es sein und so weiter. Es gibt kaum noch innovative Ende. Aber das Ende ist einfach nur generisch. Das Ende ist einfach nur das Standard-Romance-Ende und der Plot-Twist, den wir euch vorgelogen haben. Und das warum verschwendet ihr so viel Zeit an diesem Kack-Shit? Ach stimmt, eigentlich wollte man es überspringen. Alter, I'm not that. Also ich kann verstehen, wenn man ein bisschen das mag, aber könnt ihr die Charaktere außerhalb von einem Satz noch anders beschreiben? Ich könnte nicht mal irgendeinen Namen von denen. Dazu müsste ich die Show rewatchen. Das war ein sehr früher Show. Also wenn Charaktere shitty sind, dann muss ein Anime extrem gut sein, das noch irgendwie anders auszubügeln mit Story oder irgendeiner anderen Qualität, weil... Oh. Ja. Platz 24, Bakemonogatari. Oh. Eine der coolsten Shows überhaupt. Darüber hatten wir beide schon ein gigantisches Gespräch im selben Atemzug mit Cheek. Ich glaube, das müssten wir nicht wiederholen. Ansonsten aber das war gar nicht aufgenommen, gell? Ja, das war, nein, das war nicht aufgenommen. Das ist auch gut so, weil es hat irgendwie, keine Ahnung, 50 Stunden nach dem Podcast gedauert gehabt. Ja, da haben wir echt viel zu lange drüber gelabert, aber... warte mal, okay, wir halten uns jetzt mit drei Sätzen dran. Versuchen drei Sätzen deine Meinung darüber zu sagen. Okay, Bakemonogatari, das war noch nicht der Anfang des Satzes. drei Sätze. unterhaltend, dennoch etwas zu gepriesen für Dinge, die nicht wirklich vorhanden sind, wie zum Beispiel Dinge, die für mich zählen, sind ja Charaktere und Story. Beides ist nicht das Tiefste. Charaktere ist noch debattierbar. Vieles ist aber einfach stilistisch und halt spielt darauf aus, dass keine Ahnung, da haben die ja diese Charakter-Arcs und wenn der abgeschlossen ist, dann spielt eigentlich nicht mehr viel danach irgendwie eine Rolle und das stört mich halt am meisten. So, jetzt du. Okay. Bakemonogatari, ich kann größtenteils zustimmen, vor allem mit dem Unterhalten. Monogatari ist keine Show, die unbedingt auf einen dicken, großen Endpunkt hinaus will. Charaktere, würde ich sagen, sind eigentlich großartig, aber das ist sehr subjektiv, weil es steht und fällt halt mit der Präsentation von Monogatari, weil Monogatari es so macht, die verbinden halt alle Genrepunkte in einem Punkt. Man hat durchaus ein Harem, man hat auch durchaus Romance und so weiter, man hat durchaus auch Yandere und Tsundere-Geschichten, wo man sagen könnte, okay, die Charaktere sind ein bisschen flacher. Und Lolis. Weil... ja, aber damit würde man sie ja nicht wirklich sofort beschreiben, weil das ist nicht, was Hachikuchi ausmacht. Hachikuchi hatte ziemlich coole Arc am Ende. Aber das lasse ich mir jetzt nicht von meinen Sätzen aufziehen. Aber was ich sagen würde, ist, Monogatari lässt einen ein wenig graben, um wirklich an die Value von der Show zu kommen. Monogatari ist keine Show, wo man sagen kann, ich lehne mich jetzt einfach ein bisschen zurück und lass mich ein bisschen bespaßen von der Show. Das kannst du nicht machen. Und bei Monogatari musst du aufpassen, was die Sätze sind. Musst du aufpassen und musst dich auch durch die unangenehmen Situation. Ich meine, man muss mit der Comedy klarkommen, man muss auch ein bisschen mit dem Edgy-Comedy klarkommen. Ich bin der Letzte, der sowas eigentlich mag, aber Monogatari macht das geschickt, weil sie sagen, wir machen jetzt einen Comedy-Skit und das führt weiter in einen wichtigen Story-Dialog. Und deswegen muss man aufpassen. Monogatari, wie gesagt, gestern ist aber die beste Chef-Show, wenn man mich fragen würde. Es hat es absolut verdient, so gut bewertet zu sein. So, jetzt darf ich noch meine drei Sätze. Bakemonogatari selbst fand ich nicht so toll, weil ich sehr große Probleme hatte, was, sag ich mal, Schnitt anging. Dann fand ich, das war das erste Mal, wo ich fand, dass es einfach nicht gut geschnitten war. So, es ist ein typischer Chef-Anime. Ja, ich fand bei den anderen Monogatari-Teilen fand ich es einfach besser. So, schlicht und ergreifend. Aber was ich der Show sehr hoch anrechne, ist einfach, dass es sehr mit diesen ganzen optischen Kram bricht, so, und dass es halt einfach anders ist, so, und deswegen finde ich, ist Bakemonogatari sehr viel wert für das Genre an sich, für das Medium. Ja. Okay, weiter. Platz 25, One Piece. Selbsterklärend. Ja, müssen wir jetzt nicht drüber reden, oder? Eine der großen drei, Fairy Tail und Naruto. Wir haben Naruto schon erklärt, wir haben One Piece erklärt. Ja, okay. Ja. Copy-Paste. Ja. Platz 26, Cowboy Bebop. Yay, zu niedrig. Mehr kann ich darüber nicht sagen. Also es sollte an sich über allem stehen, was bisher auf der Liste war. Außer vielleicht FMLB. Hat das Douchebag Chocolate ausgedrückt von wegen Cowboy Bebop overrated? Yeah, of course it's overrated when you're an 11. Out of 10. Out of 10. Yes. Cowboy Bebop ist halt auch einer dieser Meilensteine in der Anime-Industrie, die man eigentlich einfach wertschätzen muss. Und es ist auch ein extrem guter Anime, halt, den du selbst, keine Ahnung, deinen Eltern zeigen könntest, und denen würde es wahrscheinlich gefallen, weil es einfach so westlich auch stilistisch gemacht ist mit dem dem Sci-Fi und so und halt auch ziemlich coole Action hat. Soll ich wieder meinen Lieblingssatz bringen? Nein. Ich bin ja einer der wenigen. Oh nein. Es war so klar. Also, es war so klar. Genau deswegen habe ich nein gesagt. Ah, nicht gut. Nee, ich finde Cowboy Bebop ist schon gut, aber als ich ihn geschaut habe, hat es mich einfach nicht so unterhalten einfach. So. Vielleicht hattest du so zu hohe Erwartungen, oder? Ah, ich habe 5 Folgen geguckt und danach hatte ich halt einfach für den Tag genug, sag ich mal so, verstehst du? Das ist auch ein bisschen episodisch. Ja, eben, deswegen, es hat mich jetzt aus dem Unterhaltungsstandpunkt einfach nicht so überzeugt. Außerdem finde ich schade, dass die Main Story einfach ein bisschen spät einsetzt. Das fand ich zum Beispiel bei... Darum geht's ja nicht wirklich. Ja, schon, aber bei Samurai Champloo war das ähnlich und deswegen kann ich die... Das ist Samurai Champloo auch nicht. Ja, du Typ, du stehst auf meiner Liste. Es ist schwierig. Es ist schwierig. Ich will nicht sagen, dass ich es nicht mag, aber es hat mich halt einfach aus einem Unterhaltungsstandpunkt nicht so gepackt, wie... Also subjektiv. Wirklich nicht wie erwartet. Einfach Opinion nicht, discarded. Wo ist mein Mülleimer? Ja, nee, einfach nicht so unterhalten, wie ich es erwartet habe oder erhofft habe. Ich denke, das war so das Problem. Es ist definitiv aber besser als bisher alles, was auf der Liste war, außer Maybe. Also, wenn man es jetzt einfach aus Produktionssicht und aus inhaltlicher Sicht sieht, klar, definitiv. Das mache ich immer. Ich packe Monogatari mehr. Ho. Ja, das ist der nächste Punkt wird erstmal der, finde ich, interessanteste, weil Cowboy Bebop war absehbar, aber Neon Genesis Evangelion. Platz 27, No Game No Life, kurz abgehakt. Achso, No Game No Life. Unterhaltsam, aber mehr auch nicht. Ja, und definitiv nicht Platz 27 wert. Das stimmt. In irgendeiner definitiv. Liste. Aber es ist, vom reinen Unterhaltungswert war es immer noch besser als Sword Art Online und Shigeki no Kyojin. Ich meine, ich würde es in dieselbe Sparte schieben. Wenn du, sag ich mal, keine Ahnung, jede Woche eine Folge siehst, dann war es unterhaltend. Ja. Aber ich würde das jetzt nicht komplett in einem Ruck sehen können. Außerdem ist es kein Anime, von dem man eine zweite Staffel haben will. Nee, absolut nicht. Weil, ich meine, ich fand es relativ geschickt, was sie teilweise mit den Spielen gemacht haben. Es war... Je nachdem, was sie gemacht haben, relativ unterhaltsam, auch wie die Lösungen überlegt waren. Aber es war auch schon wieder so eine Show, die gerade gegen Ende einfach nicht mehr intelligent war, die sich übernommen haben, was die Charaktere anging, beispielsweise, wo sie am Ende gesagt haben, mit diesem einen Fairy-Lodi-Mädchen da gespielt haben und dann hieß von wegen, während des Spiels von wegen, oh, wir haben doch die großen Probleme, wir konnten gar nicht wissen, was die kann und am Ende, nö, es war alles so geplant. Ja, wir haben das in den Sand gezeichnet und so Strategie. Ja, genau, es kommt einfach dumm rüber. Und da fängt es nämlich an von wegen, okay, wir sind nicht mehr so lighthearted, es geht nicht mehr um die Spiele, und es geht jetzt tatsächlich um die Story-Progression, das können sie einfach nicht. Deswegen will ich auch keine zweite Staffel davon sehen, weil in der zweiten Staffel, es würde so weitergehen. Die kriegen das nicht weiterhin. Ja, lass mich doch wenigstens mit Fazit zu Ende reden, Mann. So unhöflich. Wir jetzt doch lieber einfach. Ja, wir jetzt weißt du, trittst mir mit Samurai Champloo noch auf die Füße und sagst dann Kart. Ja. Geht nicht. Tja, so macht man das. Also Platz ist nicht verdient, Ende. Ja. Platz 28, Neon Genesis Evangelion. Müsste auch höher sein. Oh, das will ich nicht. Also ich weiß nicht. Neon Genesis Evangelion ist auf jeden Fall einer dieser Animes, die man gesehen haben muss. Ob man ihn gut oder scheiße findet. Aber wenn man die Scheiße findet, dann ist man falsch und man sollte sich schämen gehen. Ich sag mal, ich meine, wir müssen gar nicht groß. Wir wissen alle, wo das Problem liegt bei Neon Genesis Evangelion, nehme ich mal. Das kann man in einem Wort zusammenfassen, mit dem Ende. Überhaupt nicht. Also wenn man halt. Okay. Wenn man das sich halt. Ich weiß ja nicht, wie du das gesehen hast. Also wenn du das oben links in der Ecke hattest, während du das gezockt hast, natürlich findest du es dann scheiße, wenn du nichts gecheckt hast. Nein. Neon, das ist wieder eins von denen, wo man sagen kann, von wegen, wenn du scheiße findest, hast du es einfach nicht verstanden. Du bist aber nur fucking Plepp, Mann. Ja, genau. Ich fand Neon Genesis Evangelion nicht scheiße. Das muss ich erstmal groß betonen, okay? Ja. Aber das ist eine der Animes, wo ich verstehen kann, wenn man ihn scheiße findet. Und das große Problem war einfach das Ende. Und das wird so oft und groß diskutiert. Weil hast du überhaupt den Film gesehen? Die Ende von Evangelion? Ja, es ist ewig her. Ja, die Ende von Evangelion ist sozusagen das richtige Ende, weil die halt nicht das Budget hatten, um das in die Serie zu packen. Ja, was... Mach ich meine, die Serie nicht besser. Das Originalende ist ja einfach... Das Originalende kommt einem einfach rüber, so nach dem Thema von wegen, der Writer sitzt da abends um 22 Uhr, es ist einfach ein Samstag und sitzt an seiner Schreibmaschine und will das Ende schreiben und sein komplett gedröhnter und betrunkener Zimmergenosse kommt rein, gerade von wegen, oh, hier drüben ist Party, von wegen, die hat ihr Top ausgezogen, wow! Und er sitzt da und tippt schnell die letzten Sätze hin und rennt rüber. Also die letzten zwei Episoden sind zumindest, sag ich mal, Analysen-Porn, weil wenn du nichts analysierst, checkst du nichts. Und wenn du gerne analysierst, dann wirst du die letzten zwei Episoden mögen. Aber ich verstehe nicht, also die meisten Leute, die irgendwie was an Neon Genesis auszusetzen haben, sagen einfach, oh, ich mag den Charakter nicht, obwohl es eigentlich meistens, eigentlich immer halt gerechtfertigt Shinji. Wird. Ich fand sogar, Shinji war einer der wenigen weinerlichen Charaktere, die nicht erträglich, aber ich fand ihn auf jeden Fall okay, so. Also ich würde halt die letzten paar Folgen von Evangelion würde ich halt in die Sparte schieben, von wegen, es ist dieses Semi-Deep, von wegen, es ist so viel Unterhaltung, von wegen, bla, das ist eine Symbolik dafür und ja. Aber im Endeffekt, das ist eigentlich das, was es ist. Das ist zumindest meine Meinung. Also ich glaube, darüber kann man einen ganz eigenen Podcast machen, wenn wir das wirklich auseinandernehmen würden. Kann man. Also jetzt Popularity ist es definitiv zu niedrig, wenn ich sehe, was davor kam, wie High School of the Fucking Dead oder another. Also, ja, das stimmt. Ja, ich fand's also für die damalige Zeit war es sicher grandios. Aus heutiger Sicht ist es halt, es ist einfach nicht mehr so gut, wie es damals war. Und man muss aber halt trotzdem sagen, dass einfach der Einfluss riesig ist. Frage ich mich, welcher Anime lässt es jetzt schlechter darstellen, der in dieser Zeit rauskam? Zwischen jetzt und, vielleicht, wenn du weiter zurückgehst, könntest du bessere Beispiele finden, aber nicht in modernen Anime. Naja. Golden Age. Platz 29. Susumiya Haruhi. Jutsu. Hat die Moe-Industrie geprägt und ist funny, aber muss man nicht sehen. Ende. Habt ihr es eigentlich chronologisch gesehen oder in Original? Ich hab's nach den Staffeln geschaut, also nicht chronologisch. Aber muss man auch wirklich nicht, wenn du die zweite Staffel schaust und einigermaßen... Das macht keinen Unterschied. Exakt, es ist völlig egal. Aber ich muss ehrlich sagen, ich fand den Anime von den Staffeln her, von den beiden, fand ich schlechter als den Film. Der Film gehört meiner Meinung nach auf die Szene und das ist ja die erste Staffel, die da, glaube ich, aufgesetzt ist, mit der oh so hübschen Musikszene am Ende. Aber Haruhi Suzumiya ist auch ein Anime, den man einfach geschaut haben muss, meiner Meinung nach. Das ist genau die gleiche Kiste mit Evangelion, nur aus anderen Gründen, weil es ein prägender Anime zu der Zeit war und es ist einer der besten Anime von den reinen Zahlen her, von den Statistiken her, wie viel er eingebracht hat und so weiter, der halt einfach rausgekommen ist und es ist einfach etwas, was man geschaut haben muss, früher oder später. Und es ist wert. Es verliert aber langsam so halt an Signifikanz. Also, ja, ich sag mal hier von wegen das Haruhi Suzumiya Spin-Off, was er letztens rausgebracht haben hier. Ja, ich glaub, das letztens hat's bewiesen. Oh, ja, von wegen... Erinnert ihr euch noch, wann Haruhi Suzumiya Relevanz hatte, nicht wahr? Ja, da an der einen Szene, die es nicht gab. Beauty Animation stößt einfach intellektuelles Eigentum ab und so. Nice. Ja, Platz 30, Overhyped as fuck, Darker Than Black. Hab ich nicht geschaut. Hab ich geschaut. Irgendwie habe ich alles geschaut und ihr nix. Aber Darker Than Black... Overhyped. Kann ich nicht verstehen, warum. Das ist sozusagen... Von der Tiefe her und auch von den Charakteren her ist es auf Batman-Level und auch vom Setting her ein bisschen. Und ist das hier eigentlich die zweite oder die erste Staffel? Ich glaube, es ist die erste Staffel. Die geht ja noch. Die zweite Staffel ist absolut... Boah. Aber halt hat ein bisschen einen coolen Faktor, weil er... Keine Ahnung, ich weiß auch nicht. An sich ist es nichts Furchtbares, ist aber auch nichts wirklich total Gutes und verdient definitiv nicht Platz 30. Ist Mittelmaß. Also ich finde, kann man skippen, wenn man will. Also das muss man sich nicht anschauen. Ja, wie gesagt. Schon, wenn wir jetzt gleich Clattered After Story dann überspringen, auf Mahou Shoujo mit Doka Magica, oh shit. Ah, ja, das ist so. Das wird ja sogar noch von manchen halt Leuten, die Semi-Elitist sind, noch gepreisigt, aber wenn man mal wirklich drüber nachdenkt, hat es auch nicht verdient. Also, ich nehme mal das hier als Gateway für Platz 32. Hatte ich das Ranking verdient, aber unter den Mahou Shoujo Shows muss man schon sagen, ist Mahou Shoujo Madoka Magica schon ganz oben dabei. Und es ist halt. Oh gut, mich darf man eh nicht fragen. Ich lutsch Chef's Schwanz, also. Bis auf Headtills und komische Visuals bei den. Fangen wir nicht damit an. Wir enden bei der gleichen Szene wie mit Bakemonogatari. Keine Ahnung, also. Es ist halt eine Urobucha-Show und es ist halt viel Schockfaktor und Charaktere sind meistens Two-Note und viele Ass-Pulls. Aber ich sag mal, wenn man Mahou Shoujo halt erwartet, halt wenn man da wirklich hineingeht und sagt, okay, schauen wir jetzt eine Serie an, die eigentlich für 10-jährige Mädchen ist, dann könnte man überrascht werden und es dann eventuell total geil finden. Aber jeder, ich glaube, heutzutage fängt den Anime niemand mehr an, ohne das zu wissen, dass es eigentlich nicht für kleine Mädchen ist. Dahingegen. Ja, es ist einfach. Es Es ist halt eine vergeht definitiv. Elite-Show, nicht wahr? Nein, es ist nicht eine Elitist-Show. Das ist halt, das ist die Pleb-Show, die halt Leute denken lassen, sie wären Elitists. Genau. Ja. Es ist aber allerdings, keine Ahnung, Kein unterhaltend auf einem Prinzess. bestimmten Level. Nee, aber Neon Genesis. Ja, ich glaube, das ist der erste Punkt, wo wir wirklich gegeneinander stoßen von unserer Meinung her. Es Im ist. Gegensatz zum letzten Podcast, aber. Also, ich kann dir, keine Ahnung, Stunden an Analysenmaterial schicken, bei denen du nicht sagen kannst, du, das ist aber falsch. Ah, da bin ich scharf drauf. Darauf Ja. komme ich zurück. Oh, Go Aber. Jesus würde ich da empfehlen. Asmit konnte richtig horny. Ja, Analysen. ich stehe auch sowas. Nee, aber Ich liebe das Analysen. ist dann. Das wird halt für den anderen Tag. Ganz kurz, Neon Genesis ist einfach ein Charakterwerk und wenn man halt Charakteranalysen nicht, keine Ahnung, gerne macht, dann kann man es eventuell ein bisschen lame finden manchmal. Ansonsten, ja. Es Ja, macht aber auch halt tierisch Spaß, über Neon Genesis zu reden mit Leuten, die auch tatsächlich es analysieren. Vielleicht hat das auch ein bisschen was damit zu tun. Kommen wir zu Platz 33 und überspringen ihn bitte gleich, weil sonst komme ich nur Ja, in schon. Doch, Rage-Mode. überhaupt nicht, das reicht schon. Ja, Yes. weg damit. Platz Ha! 34. Oh, pardon. Ja, ich glaube, mein Bier hat geklingelt. Wahoo! Ich hab mein Bestes gegeben. Danke. Wie kannst du es wagen Das zu tröstet lesen? mich. Ich hab den Kampf verloren, es tut mir leid. Denn zu Chihiro nur. Oh, Chihiro. Tiros Reise ins Ja, Zauberland. nicht Ich gesehen. hasse. Ich bin. Jetzt kann ich mal den Einsatz nennen. Ich bin Oh. einer der wenigen, die kein Jetzt Studio Ghibli kommt's. mögen. Ich bin einer der wenigen, die fast kein Studio Ghibli geschaut haben. Das war mein allererster Studio Ghibli-Anime und ich habe den, glaube ich, jedes Jahr als Kind gesehen auf Super RTL und fand es immer Ich auch. abgefuckter, aber ich liebe es. Ich hab's auch als Kind immer geschaut, aber ich kann beim besten Willen nicht verstehen, wieso so viele Leute auf Studio Ghibli stehen. Ich hab letztens ein Video geschaut gehabt, Das ist was ungefähr so, bis. als würde jemand Disney-Filme hassen. Das ist einfach halt familienfreundlich, teilweise ein bisschen, aber halt abgefuckter. Aber es ist halt, wie soll ich sagen, der ist teilweise, wenn du jetzt nicht alle Ghibli-Filme in einem Marathon schaust, ist erfrischend. Sagen wir, es ist overrated. Kann man Das würde sagen. ich bei Chihiro nennen und das würde ich generell bei allen Studio Ghibli-Werken, die ich bisher geschaut habe, Ja. würde ich das sagen. Bei Studio Ghibli, ich meine, es ist auch einfach ein Movie-Studio. Das muss man auch sagen. Das muss man halt einfach anders bewerten als richtige Animes. Aber Richtiger Anime. gehört halt Chihiro irgendwo in die Top 50? Nein. Nein. Nee, tut's nicht. Ich bin ja, ich kann mit Ghibli an sich einfach wenig anfangen aufgrund der Prämissen. Einfach, die interessieren mich schlicht und ergreifend nicht. Und wenn ich sowas sehe wie, Ich hab wie der Chihiro Wind noch gar sich nicht hebt auf zum meiner Liste. Beispiel, wie der Wind sich hebt zum Beispiel, da denke ich mir, musst du das jetzt als Anime umsetzen? Also, Also, das ist für mich einfach Realfilmmaterial. der beste Ghibli-Film und den ihr wahrscheinlich auch schauen solltet, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, dann wäre es Prinzessin Mononoke. Den habe ich gesehen. Ja, Ach, und der wird mir auch das, mal empfohlen. der hat allerdings auch halt so ein paar halt Messages und Themes, die gut vertretbar sind und die auch den Movie halt abheben lassen zu allen anderen halt Ah, seht Ghibli-Filmen. ihr mal, Ich fand ihn da hat tatsächlich okay, aber der naja. Podcast sogar was Gutes getan. Ich hatte Chihiro noch gar nicht auf meiner M&A-List. Also Okay. die einzigen beiden, die ich bisher gesehen habe, waren Prinzessin Mononoke, den ich ganz gut fand, und die Legende von Prinzessin Kaguya, der mich nicht überzeugt hat, so, falls ihr Ja. den kennt. Woran Kuku Haus klappt, kenne ich gar nicht. Davon habe ich schon ein bisschen was in der Community gehört. Das ist halt so einer dieser Reverse-Harem. Wenn ich mich nicht täusche, eventuell könnte ich mich täuschen. Ich Doch, habe es nicht das ist gesehen. es, meine ich. Ich habe es Okay. aber auch nicht geschaut. Ja, das hat halt allein schon wegen dem Grund halt bestimmt viel halt Aufmerksamkeit. Popularity Ja, bei Rosie den praised den Mädels. doch auch, oder nicht? Der hatte gesagt, es ist überraschenderweise nicht furchtbar. Was? Und ja. Aber dazu kann ich nicht sagen. Ich glaube, keiner von uns hat ihn gesehen, Ja, oder? ich habe ihn auch nicht gesehen. Oh, Killer Kill. Das wird Spaß Ja. machen. Killer Kill. Keine Ahnung, warum das so hoch ist. Völlig overrated, finde ich. Aber, keine Ahnung, ich seh niemanden, der die Show wirklich preisigt. Das ist Aber halt. das ich will oh doch, wenn du dich ein Doch. bisschen umhörst, Killer Kill ist sau beliebt, aber das Wirklich? Problem ist einfach, Ja. dass Killer Kill einfach. Ich meine, ich will es nicht mal Killer Kill dem Anime zu schlecht reden, weil einfach. Der Anime ist also das beleidigt mich nicht, während ich Ich. ihn schaue. Das Nein, ist halt. ich persönlich hasse einfach das Studio, von dem es kommt. Die Gurren Lagann gemacht haben. Nee, Trigger. Ja, also Trigger, von es ist von Trigger, ja, aber Inferno, es ist halt von denen. Inferno Cop und so Geschichten. Little Witch Academia ist die einzige Show, die ich halbwegs gut von denen fand, aber zu dem Zeitpunkt, wo ich die Show geschaut habe, war ich Sternhagel voll. Und ich kann mich an nicht mehr wirklich die Einzelheiten der Show erinnern. Deswegen vertraue ich einfach mal meinem. Ja, okay, was Kill la Kill angeht, das wurde halt auch geschrieben von den Typen, die halt Gurren Lagann gemacht haben. Und es ist halt teilweise deswegen auch ziemlich over the top und lustig deswegen. Weil es, halt, es ist sozusagen auch eine Hommage an halt, es ist auch wieder so, irgendwie, teilweise sieht man einfach Referenzen zu älteren Anime, da sind ein Haufen Evangelien-Referenzen auch drin und sowas. Es ist halt irgendwie so eine Art gutes Package, wenn du irgendwie viele Retro-Anime kennst und halt irgendwie. Aber darauf kann man ja auch nicht wirklich anständig eine Show aufbauen. Ja, ist klar. Es ist halt, sind auch nur Referenzen. Ich will das jetzt gar nicht sagen, dass es deswegen gut ist. Es ist halt keine Show, die einen beleidigt, während man es schaut. Es nimmt sich nicht ernst, in keiner Weise. Und es weiß, dass es total behindert ist. Für das sich nicht selbst ernst nehmen, ist es dann teilweise auch einfach nicht konsequent genug, finde ich einfach. Ja, manchmal nehmen die sich auch ein bisschen ernst. Das ist halt ein bisschen merkwürdig dann. Die besten Stellen einfach waren, wo Kill la Kill halt wirklich vollkommen absurd war. Und gerade so im Mittelteil fand ich, war es dann auch sehr repetitiv, von wegen, sie muss jetzt gegen den kämpfen, er hat ihn besiegt, jetzt muss sie gegen den kämpfen, er hat ihn besiegt, muss sie gegen den und so weiter. Und gerade wenn man es zum Beispiel mit Gurren Lagann vergleicht, muss man halt einfach sagen, da wo Kill la Kill am Ende ist, ist Gurren Lagann ungefähr ab der Hälfte so, was den Epicness-Faktor angeht und sowas. Die können ja schlecht einfach Copy-Paste machen, mussten ja ein bisschen originell. Ja, ich meine nur, das ist einfach, es ist einfach nicht konsequent genug für das, was es sein will. Ja, es hätte noch mehr overboard gehen sollen eventuell, aber ja es ist Platz aber keine... 36, ist schwierig so. Es ist halt was auch vollkommen anderes eben, deswegen vielleicht sticht es halt auch so raus. Ich würde sagen, wenn man viele Shows gesehen hat und sieht das Ganze als Parodie von Shonen, ist es eigentlich ganz lustig. Ja. Ja, Platz 37 wird auch wieder lustig, Psycho Pass. Die finde ich nicht so hoch. Schon wieder eine Urobucha-Show. Ja. Kann ich ungefähr dieselben Sachen sagen wie über Madoka Magica, weil es genau aus denselben Gründen Shit ist. Also nicht Shit, aber halt flache Charaktere. Ich finde, sie haben meine Nackenhaare aufgestellt. Flache Charaktere, Milliarden Plotholes, das gesamte Sibyl-System macht null Sinn, dass es überhaupt existiert. Diese ganze Bewertung davon, das ist so bescheuert. Wieso müssen die Menschen töten, wenn Akane zwei Sätze sagen kann und dessen Psychopath sich dann einfach wieder senkt? Ja, und dann werden sie nicht getötet. Das ist vollkommen bescheuert. Und selbst wenn, was kann ein einzelner Krimineller ausrichten? Ja, das... Sowas ähnliches hast du ja auch in Shinsei Yoshi, dass die Bedrohungen aussortieren quasi. Nur da hat es auch irgendwie Meaning, weil wenn die das nicht tun, sterben tausende von Menschen. Ja. Bei Psycho Pass ist es halt so, wir sind edgy und machen das deshalb. Ja, wir sind von Urobucha und wir müssen Leute töten, weil sonst ist es nicht flashy und unterhaltend. Ja, und das ist eigentlich alles flashy und unterhaltend. 22 Episoden davon. Also wenn man Psycho Pass schauen will, dann sollte man einfach Shinsei Kaiyoshi schauen, weil das alles besser macht, was Psycho Pass nicht gut macht. Ja, aber... Stimmt. Bis auf die Visuals muss man leider zugeben, aber... Na, ja. Shinsei Kaiyoshi sieht großartig aus. Nein. Ja, halt. Also nicht von der puren Qualität, klar, aber ich fand den Arzt von Shinsei Kaiyoshi deutlich besser. Ja, da teile ich absolut deine Meinung, aber... es ist schwierig, Von der reinen Qualität, kommt im Moment kaum was an und Game Nur Live dran und das sagt niemand. Warum wohl? Weil es unfassbar hässliche Outlines hat und es scheiße aussieht. Ach Gott. Wow. Ja, schrecklich. Nein. Wir reden jetzt hier, glaube ich, eher über Animationen. Alles, was wir Game Nur Live hatte, waren wirklich Visuals und Soundtrack, vor allem Soundtrack, aber. Ja, ja, warum auch nicht. Game Nur Live hat man schon. Was ich bei Psycho Pass noch erwähnen möchte, ich finde es gut, dass es der Anime zumindest versucht, so eine Botschaft rüberzubringen. Ist halt bloß echt scheiße, dass er macht dabei das versagt. Echt falsch, ja. Ja, aber er versucht es immerhin und das ist zumindest. Urobucha versucht vieles. Ja, aber naja. Wie gesagt, er versucht es immerhin und das kann man zumindest mal lobend erwähnen. Es ist keine shitty Show, ich würde nicht sagen, boah, du bist ein fucking Plepp, weil du die Show magst. Es ist halt zu hoch, würde ich sagen. Ja, zu hoch, aber nicht komplett scheiße halt. Ja, es ist halt wieder Mittelmaß, über Mittelmaß. Ja. Platz 38, ein Unaussprecher. Anohana, kurz. Ja. melodramatisch, sonst was. Ja, so wie mehr Angel Beats eigentlich an sich. Hab's nicht gesehen, kann's nicht beurteilen. Angel Beats 2, nur, also fast vom Melodrama. Das finden Leute einfach gut, weil am Ende alle weinen und es sad ist. Ja, und Klaviermusik und spielst. Weinen. Also Shigatsu wa Kimi no Uso, wenn ihr zusammenfassen wollt. Kann sein. Mehr brauchen wir zu Anohana aber auch nicht sagen. Nee, zu hoch. Ja. Platz 39, Guilty Crown. Ich glaube, das ist wirklich bitter. Aber ich hab's nicht gesehen, aber das, was ich davon höre, alles, ist nicht was der gut. Anime hat, sind unglaublich gute Visuals. Das muss man dem Anime gut schreiben. Und ein gutes Opening. Und das beste Deutsch in einem Song, das jemals verwendet wurde. Oh Gott, ich suche jetzt. Kurze Frage, war Guilty Crown das mit den Mädchen, die in Schwertern werden oder irgendein Scheiß? Der zieht aus ihr ein Schwert raus. Also die Leute, der kann aus den Leuten irgendwelche Arten von Waffen rausziehen, die irgendwie random okay. sind. Er zieht aus ihr ein Schwert raus. Ja. Sind weiter, dass sie einfach ein Penis. Total forgettable und eine Zeitverschwendung. Und wenn ihr den Anime gut findet, solltet ihr vielleicht mal ein Taste überdenken. Ja, überdenkt euer Leben. Ihr habt die Kontrolle verloren. Das ist so fucking. Also, das ist ein Trainwreck, sag ich mal, auf der Höhe von Mirai Nikki und Elfenlied. Nur halt nicht so edgy. Sieht schön aus. Ja, es sieht schön aus und ist nicht so edgy. Obwohl, Sword Art Online 2 muss man nichts zu sagen. Kann man schon skippen. Deadman Wonderland haben wir soweit auch schon abgehakt. Platz 42, Black Butler werde ich nie schauen. Habe ich nicht geschaut. Ich habe es gesehen, weil ich einen Boner für Mittelalter-Settings habe. Aber es ist halt echt teilweise wirklich sehr viel Fujoshi-Bait mit der Beziehung, die der Butler und der kleine Junge haben. Aber es ist halt, macht irgendwie Sinn, weil der Butler ist halt ein Dämon und will ihn futtern. Und genau deswegen werde ich es mir wahrscheinlich nie angucken, weil ich so schwachsinnig finde. Er will ihn nicht vernaschen, er will ihn essen. Es ist so, nee, sorry. es ist auszuhalten, sag ich mal. Es ist allerdings keineswegs irgendeine Top, den Top 200 würde es nicht mal vorkommen, finde ich. Das ist auch so eine Show, die ich eigentlich gerne mal schauen wollte, weil für mich ist es ähnlich wie diese Mittelalter-Settings. Wann würdest du das denn empfehlen? Unter welchen Prämissen? Wie bitte? Unter welchen Prämissen? Also... Black Butler? Ja. Ich würde es ehrlich gesagt gar nicht empfehlen. Das ist schlecht. Es ist okay. Ganz. Ja. Ich habe darüber nicht viel Gutes zu sagen, eigentlich gar nichts. Also Zeitverschwendung. Okay, kommen wir zu Platz 43. Chaos. Yes, Chaos. Es ist definitiv zu hoch. Ja. Für das, was es ist, aber es ist fucking unterhaltend. Hallo, bitte, es geht um süße Mädchen, die süße Dinge tun. Ja, eben. Wer mag keine Geht's auch um Musik? Das ist meine wichtigste Frage. Geht's auch um Musik? Ab und zu machen sie Musik, das war's dann aber auch. Ja, ungefähr drei Songs. Sie machen ungefähr so viel wie in Haruhi Suzumiya, der Mystery Club. Es geht nicht um den Club. Es geht um Tee und Kuchen. Charakterinteraktionen sind niedlich und witzig. Wenn ihr das niedlich und witzig findet, dann werdet ihr es mögen, wenn es nicht findet. Ich muss halt echt sagen, Keon ist auch irgendwo mein Guilty Pleasure, weil ganz ehrlich, ich fand den Anime super unterhaltsam. Ich finde es auch super lustig. Aber ich kann beim besten Willen nicht sagen, wieso. Wenn ich es runterbreche, ich müsste den eigentlich aus jeder Perspektive, aus der ich schaue, müsste ich ihn scheiße finden, aber ich tat es nicht. Ja. Ich fand den so Side from Enjoyment würde ich den wahrscheinlich 10 out of 10 werden. Boah, was? Und ich schäme mich, dass ich... Ja, bei mir ist es genau das Gleiche. Sind wir ja wieder bei den Guilty Pleasures, was wir eigentlich sozusagen wiederholen, wir uns jetzt einfach noch. Ja, Platz 44 Fate Zero, Platz 45 Fate Zero Night. Ich leg meine Hand dafür zu. Erstmal, Fate Zero ist Bullshit. Fate Zero ist der größte Schwachsinn, den ich jemals gesehen habe. Ich fand es unterhalten als Fate Stay Night. Und... Ja, Fates the Night konnte ich ernster nehmen, aber am besten von den Anime-Übersetzungen fand ich jetzt... Der weird Romance-Aspekt war so fucking weird. Die Sache ist die, wenn man Fate haben will, wenn man Fate von der Prämisse her mag, dann spielt Fate extra, weil es schreit einfach nach dieser Game-Übersetzung. Ja, spielt, weil Fate extra... Fate extra ist die PSP-Übersetzung von der Fate-Reihe und das Game ist absolut großartig. Ist sehr, sehr, sehr, sehr geil. Und weil du kannst mir nicht sagen, dass du Fate schaust und nicht jede Faser von Fate einfach dann da schreibt von wegen, ich will, keine Ahnung, ein Spiel sein. Und ich meine, jetzt kein Visual Novel und Fate ist auch wieder eine Visual Novel Übersetzung und das Visual Novel soll relativ schlecht sein von dem, was ich mitbekommen habe, beziehungsweise meine eigene erste. Das ist ein Porn-Game. Das sind die meisten. Ey, okay. Das sind die meisten. Darauf können wir es nicht bewerten. Aber es ist ein schlechtes Porn-Game, okay? Nein. Fate ist einfach langatmig auf die einfach nur schlechte Art und Weise. Es ist nicht spannend. Ja. Fate Zero fängt einfach direkt in der ersten Folge an mit Plotholes und Charakter ist ein One-Night. Madenkeller. Der scheiß Madenkeller. Boah, meine Fresse. Mann, achso, nee, ja. Das wirklich, wer Fate haben will, Fate Extra. Oder wenn überhaupt das Novel, aber. Ja, kein, nicht der Anime. Der Anime ist schrecklich. Den schaut man höchstens, damit man ihn geschaut hat, weil Fate hat halt irgendwo schon einen Kultstatus. Ja, Fate ist halt sehr beliebt, und, auch wegen den Visuals und der Action. Aber selbst ja, die Action ist wirklich Werbung. Deswegen sage ich von wegen, wenn man Fate schauen will, als Anime, Unlimited Blade Works. Aber. Du meinst den neuen jetzt? Ja, ja. Ah. Ist da habe ich Episode 0 gesehen, habe mich zu Tode gelangweilt und habe nicht weitergesehen. Es ist halt auch etwas, was einfach nur unterhalten soll von ja, Episode 0 hat mich nicht unterhalten. Fate ist halt generell sehr, sehr storyschwach. Da kann man dir sagen, Story was man Story und charakterschwach, das ist das Lustige, ja, aber was bleibt natürlich, da natürlich. Der Hauptcharakter hier, Rin ist eine Zundere aus dem Buch. Ja. Wer hat die auch nicht, wirklich zu nennen, von wegen, ja. Unser Hauptcharakter ist auch ein Wimp. Also das Lustige ist, das ist noch einer dieser Anime, die wirklich... Ich muss schon fast sagen, von vielen Leuten halt unironisch als sehr gut abgestempelt wird, obwohl sie einigermaßen Elitist sind. Da gibt's noch echt teilweise Leute, die das feiern. Aber okay, ich kann es einigermaßen entschuldigen, weil einfach auch Fate, der zweite Grund, wieso du halt Fate schaust, abgesehen davon, dass es halt eine gute Bewertung hat, dass es halt irgendwo Kultstatus ist, ist, dass man einfach das Studio einfach mag. Haben die überhaupt einen einzigen Anime gemacht, den ich... Ich rede von Type Moon. Type Moon, okay. Ja, Type Moon. UFO Table ist ja sozusagen, die nehmen ja alles von Type Moon sozusagen. Ja, aber ich arbeite lieber mit Type Moon, weil Type Moon, von denen kommen beispielsweise auch so Kisten wie hier Carnival Phantasm, was ein sehr, sehr guter Crossover zwischen all den Type Moon Shows war. Wobei ich auch sagen muss, Fate ist auch eine dieser wenigen Shows, zusammen mit Higurashi no Nakakurune, wo ich die Spin-Offs mehr mochte als den eigentlichen Anime. Mit anderen Worten, Carnival Phantasm und sogar Fate Kaleid, was einfach nur eine Mahou-Shoujo-Verarsche war. Mit, keine Ahnung, Yuri Undertones, uhu, aber es war immer noch unterhaltsamer als der Trainwreck von dem Anime. Also, kurz gesagt, definitiv verdient es nicht so hoch zu sein. Allerdings kenne ich eine Menge Leute, die mir da widersprechen würden. Ja. Yeah. Das, glaube ich, haben wir auch schon bei Elfenlied gefunden und bei Genesis und bei Monogatari. Das haben wir bei jedem Punkt gefunden. Okay. Ja, also, ich komme einfach nicht damit klar, dass sie sich da in einer Stadt prügeln und, nee. Also, deine Meinung ist shit. Ja. Ich bin schon einfach mit der Prämisse, bin ich nicht klar gekommen. Okay, ja, dann kommen wir jetzt zu Samurai Champloo, was man eigentlich, genau, das ist eigentlich Cowboy Bebop im Samurai-Zeitalter mit Hip-Hop. Aber schlechter, würde ich sagen. Also, weil ich so einen Boner bekomme für Mittelalter-Settings, mochte ich es sogar mehr, aber... Samurai Champloo mochte ich auch mehr. Ja, aber das hat nicht wirklich gerade mit faktuellen Dingen zu tun, einfach, ich mag einfach Mittelalter-Setting mehr als Sci-Fi. An sich ist es aber genauso gut aus den gleichen Gründen wie Cowboy Bebop halt. Ja. Nee, also sorry, Samurai Champloo hat einfach nur... Es ist ein... Ich kann komplett damit übereinstimmen, deswegen ist es halt einfach nur ein zweites Cowboy Bebop, aber es kommt halt drauf an, was man charmanter findet, ne? Ich fand die Präsentation halt von Samurai Champloo fand ich noch. Die Hauptstory, die halt beide irgendwie noch einigermaßen besitzen am Anfang und Ende, ist halt bei Cowboy Bebop besser. Ja, das ist so mein Hauptproblem damit, dass quasi die Story, um die es eigentlich geht, einfach mal in den letzten 4 Episoden oder so behandelt wird und dann war es. Ja, aber darum geht's ja nicht. Das ist halt, das sollst du das sagen. Du gehst ja auch nicht in Mushishi hinein, da war das eine Hauptstory. Ja, Moment, das ist ja der Unterschied, ist einfach, dass Mushishi von Anfang an ein. Genau, ein episodischer Anime ist und Samurai Champloo aber durchaus versucht, eine Main Story aufzuziehen. Ja, Mushishi hat ja schon allein durch Setting einen Grund zu existieren, aber die müssen sich halt irgendwie zusammenreimen, wieso hängen diese Charaktere jetzt miteinander rum, obwohl sie so unterschiedlich sind. Da kannst du jetzt entweder fucking die Hälfte des Animes damit verschwenden, Backstory denen zu geben, oder du machst einfach irgendeine Art von Situation, die halt leicht zu erklären ist. Ändert nichts daran, dass es man die Hauptstory dann trotzdem entweder mehr in den episodischen Teilen einbauen hätte können und meiner Meinung nach hätte sollen. Oder man hätte die Hauptstory beendet und danach mit dem episodischen Teil angefangen. Ich glaube, darüber könnte man schon einen eigenen Podcast machen. Ja, ich denke einfach, ich fand einfach, das hat nicht so wirklich harmoniert, dass du das Teil episodisch hattest und Teil, sag ich mal, mit einer richtigen, straighten Story. Für mich zumindest hat es einfach nicht so. Es geht aber auch großenteils viel auch um Charakterinteraktion, halt, wenn du die Charaktere magst. Ja, also das ist auch so ein durchaus unterhaltendes Ding. Also ich bin ja auch Hip-Hop-Fan, deswegen fand ich die Passagen fand ich auch durchaus cool. Aber ich bin ich so wirklich so 100% vom Anime überzeugt. So. Hm. Ja, ist jetzt, ich sage jetzt nicht, das ist der beste Anime aller Zeiten. Das ist halt. Ja, das ist ja eindeutig Mushishi. Es verdient halt, würde ich mal sagen, höheren Platz, einfach kurz gesagt. Ja, bei dem, was davor ist, ja. Ja, das ist, darum geht's jetzt hier. Okay. Platz 47 sagt mir gar nichts. Ich hab's nicht gesehen. Ich kenne den Namen. Ist, keine Ahnung, also ein Kumpel von mir hat das mit seiner Freundin gesehen, die fand das lustig. Mehr kann ich gar nicht sagen. Ist Lab. Okay. Es ist, man muss okay, dazu gar nicht sagen, es ist ein schrecklicher Versuch auf Romcom ist es. Ja. Und die Hauptcharakterin ist Tsundere? Ausch. Ich bin sofort wieder da. Ist nicht zwangsweise, aber du kannst einfach die gesamten Charaktere auch wieder mit eins versetzen, maximal zusammenfassen. Nice. Das ist Zeitverschwendung. Okay. Okay, dann Higarashi no Koroni. Yes, endlich! Ich habe so drauf gewartet. Wenn man mich fragen würde, was der schlechteste Anime ist, der versucht gut zu sein, ich würde sagen Higurashi. Higurashi hat auch die widerlichste Fanbase von den Leuten, mit denen ich bereits gequatscht habe. Higurashi hat nichts zu bieten. Hat bei mir eine 1 von 10 für sowohl Staffel 1 als auch von dem, was ich bisher noch weitergesehen habe. Und das ist einer der Shows, wo ich die Spin-Offs tatsächlich auch besser fand. Und das Grauenhafte bei Higurashi ist vor allem die Leute, die dir sagen, von wegen, du musst beide Staffeln gesehen haben. Du fandest Staffel 1 scheiße. Die zweite Staffel ist schlechter. Exakt, und sie erklärt nicht viel mehr. Die Leute, die Staffel 1 nicht schon gerafft haben, von dem, was da abgeht. Sie erklärt alles. Aliens. Oh ja, klasse. Ja, das ist der einzige Grund. Also, um es zusammenzufassen, Higurashi hat absolut nichts. Wenn man dich fragen will, wirklich, was der schlechteste Anime ist, den ich gesehen habe, ich würde Higurashi sagen. Ich würde nicht mal so großartig dagegen argumentieren. Ich habe mehr aus To Love Ru und mehr aus Sorano Shimono und Konsort bekommen, die genauso bei mir eine 1 von 10er Bewertung haben. Aber das ist der schlechteste Anime. Grundlegend. Ich würde jede Show schneller empfehlen als Higurashi. Also ich finde, welcher Show sind wir jetzt? Higurashi. Higurashi. Das, ehrlich gesagt, würde ich sagen, wie jetzt zum Beispiel Elfenlied schlimmer finden, einfach weil es halt keinen Grund hat, edgy zu sein. Und Higurashi hat halt die Entschuldigung dadurch, dass es Horror ist. Ich kann Elfenlied mehr respektieren. Und ich meine, wenn ich es runterbreche von wegen, was Elfenlied eigentlich tatsächlich hatte, es ist scheiße, klar, aber ich will halt nur meine gute Erinnerung behalten, aber wenn ich dran denke, von das wegen, ungesund. Was Elfenlied an Schockmomenten vorgebracht hat, aber Higurashi hat weniger. Weißt du, wenn du sagst, vor allem Higurashi hat mit 26 Folgen, es ist übelst langweilig. Ist kein, ja, aber noch schlimmer als Elfenlied, wenn du mich fragst. Ja, aber es hat wenigstens bessere Gründe, Goreporn zu sein, sag ich mal. Das? Ja. Darüber lässt sich diskutieren, würde ich sagen. Ich glaube, mit dir, Asen, hatte ich ja schon mal die Diskussion Goreporn, deswegen. Es ist auf jeden Fall keine Show, die man schauen muss. Ja, vor allem man muss sie nicht schauen, weil sie einfach unfassbar hässlich aussieht. Und das ist ja noch die Kritik. Also nee, das ist einfach eine Beleidigung, optisch gesehen. Vor allem für das Alter ist es einfach, ist es unterirdisch. Higurashi, man muss ja sagen, Higurashi ist ja eigentlich auch abstammt von dem Visual Novel. Das Visual Novel ist noch deutlich schlechter. Das ist das Faszinierendste. Ich habe noch nie erlebt, dass das Novel schlechter ist als eigentlich der Anime. Und ich könnte das gar nicht erklären, nachdem ich die Show geschaut habe. Aber das Novel ist ja wirklich, wirklich grausam. Also das Visual Novel ist dann so, dass du dir das Girl aussuchst und die bringt dich dann um, oder wie? Warte mal, ich zeig einfach mal, oder puncht einfach mal in Google ein von wegen Higurashi no Nako Koroni oder Higurashi Novel und schaut euch auch einfach mal die Visuals an. Und dann seht ihr schon mal das Original. Okay, also ich habe alles von Higurashi gesehen, also auch die zweite Staffel, aber ich würde es niemandem empfehlen. Ich habe es einfach nur geguckt, okay, ich will mal irgendwas Horrormäßiges sehen. Oh, Higurashi scheint wohl das Einzige. Das Novel sieht wirklich nicht so aus. Ach du Heilige. Ja, nicht wahr? Naja, okay. Definitiv nicht Platz 48 genau. Jetzt. Und wo wir gerade schon bei Schockeffekt und Gore sind, Platz 49, Agame ga Kill. Yeah. Ich hab's nach, ich glaube, es war Folge 12 oder so gewesen, wo diese Scherentypin mit dem Hund und irgendwie gestorben ist oder so, keine Ahnung. Und dann wurde es noch schlimmer danach. Ja, ich hab's abgebrochen, weil, also das war eine der wenigen Serien, die ich mal versucht habe, parallel zum Start zu gucken, so, also wöchentlich. Und da dachte ich mir, nee, das ist mir zu doof. Ja. Also allein dass sie etabliert werden als Charaktere, so, oh, keine Emotion und alles für den Job und so, und sich dann so dumm anstellen an sowas, da, nee. Ja. Nee, nix Die haben für auch eine mich. komplette, halt, weil du hast es ja noch bis dahin gesehen, diese Scherentusse, die haben halt komplett ignoriert und dann halt eine Episode mit der verschwendet und dann sie umgebracht, weißt du, damit es mehr Impact hat. Das haben die aber mit jedem Charakter Ja, gemacht. mit jedem Und haben sie es gegen gemacht. Ende haben die, keine Ahnung, die letzten 10 Folgen oder die letzten 7 Folgen, was weiß ich, jede Folge einen Charakter umgebracht. Und diese Folge haben sie dann nochmal dem Charakter gewidmet. Ist ja Ja. nochmal irgendwie seine 10 Minuten Development bekommt, die absolut uninteressant ist. Und unrelevant, also. Ja, das so. Was ich witzig fand, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber irgendein deutscher Anime-YouTuber hat mal so argumentiert, dass Agamica Kill besser ist als Attack on Titan, weil Hauptcharaktere sterben. Sehr gut. Die sind genauso Weil unwichtig wie in Attack on Titan. es so unique ist. Oh. Oh, das Schlimmste ist, glaube ich, an der Kamera gekillt. Wenn es einfach Edgelord pur gewesen wäre die ganze Zeit, hätte ich wenigstens noch einen guten Lacher gehabt. Aber die haben dann teilweise einfach Comedy-Aspekte eingeführt, wo die überhaupt gar nicht Oh, reinpassen. das war so schrecklich. Boah. Shigatsu. Ja. Also der Kamera gekillt ist echt ein Prime-Example von Plebeian Taste Trainwreck. Kann man absolut nicht empfehlen. Und definitiv nicht Platz 49 wert. Ja, und damit sind wir am letzten Platz, also Platz 50, so weiter würde ich jetzt auch nicht gehen. Ja, nee, das Dragon reicht. Ball Ansonsten Z. hier, the sky is the limit and the sky is endless. Ja, Dragon Ball Z. Ich habe Dragon Ball nie gesehen, habe die Faszination noch nie verstanden. Ja. Dragon Ball stammt aus der Zeit, wo es noch fair hieß. Müssen wir dazu wirklich was sagen? Nein. Eigentlich nicht. Ja, Dragon Ball ja. ist die Blaupause für Naruto und alle anderen schon quasi. Nur, dass es der beschissenste von allen ist, neben Fairy Tail vielleicht, weil Fairy Tail einfach noch ein bisschen mehr auf den edgy Schwachsinn geht. Ja, naja, die Fans wird's freuen. Ja, in ein paar Jahren sind sie auch erwachsen. Ja, genau. Ja, damit hätten wir die Liste durch. Es war sehr unterhaltsam, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich konnte es vermeiden, gehatet zu werden dafür, dass ich Monster nicht mag. Monster kamen nicht mal vor, Ja. überraschenderweise. Oh, Ja, welch Glück. Igeljäger, wir beide treffen uns dann demnächst für die Monogatari-Kiste. Und dann wresteln wir unsere Differenzen aus. Also wir hätten echt das aufnehmen müssen letzte Woche, weil das waren Wir mindestens zwei Podcast-Folgen. können ja einen Podcast draus machen. Allerdings ich würde das ja sogar hosten. Ich habe hier mein eigenes kleines Format, aber ich bin einfach gesperrt, dass ich nur 15 Minuten hochladen kann. Deswegen wird das ein bisschen schwierig. Wie lange bist du noch? Ach, also bevor wir jetzt off-topic gehen, vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bla bla bla. Ja, das war's. Ihr könnt auch noch Tschüss sagen und eure Kanäle bewerben, wenn ihr wollt. Okay, Bye bye, ich mach ja, ich Shit-Videos. fange an, ja, halt, ich glaube. Nee, Ja, fick dich. Igeljäger findbar unter demselben Namen auf YouTube und überall anders. Entweder mit A, E oder Ä. Und ich mache manchmal Reviews. Ich habe mir auch schon überlegt, was anderes zu machen, aber da ist noch das Skript in der Arbeit. Okay. Bye. Und Bist du jetzt ihr. zuerst? Okay. Jetzt fang einfach an. Nicht so, ich hab besseren Taste als Igeljäger. Der ist einfach nur eine Kopie von mir und hat weniger Nee, geschaut. das stimmt überhaupt nicht. Ja. Nein, nein, nein. Was? Okay. Asen? Ah, Ja. ich hab doch Okay, hier tschüss, Asen tschüss, das Podcast. war's. Asen Asen, kommen bye wir ab. bye! Asen gibt's ja gar nicht, also Ja, wissen niemand. Asen brechen wir einfach nochmal Wer ab, der ist braucht jetzt das? nicht mehr. Den Quatsch, schneidest du einfach Videos. raus. Genau. Ja, das war's soweit. Ach genau, und bevor ich's vergesse, falls man auch mal hier mit dabei sein möchte. Wir brauchen auch mal ein paar Plebs, die wir runter machen können. Ja, Könnt ihr euch stimmt. ja gerne, genau, könnt ihr euch gerne bei mir melden, entweder per PN oder So, wenn ihr über Elfenlied, Fairy Tail oder genau. Naruto in den Top 10 habt. Bitte meldet Genau. euch. Ich News, everyone! In zwei Wochen darf ich wieder 15 Minuten hochladen. Da hast du eine Antwort. Ja. Ja. Am Also, 2.9. dann auf Wiederhören und bis hoffentlich zum nächsten Mal. Bye bye. Tschüss. Tschüss.